Transparenz für die Ohren. Sollte das jeder wissen. So, dann haben wir Top 0, organisatorisches. Da kann sich das jeder mal durchlesen. Ich gehe mal davon aus, das ist ein Punkt, den wir jede Woche haben. Aktionsblock, fragt ein MDB, steht auch drin. Da gab es weitere Antworten, interessiert die Antworten von Mitarbeiter von Sigmar Gabriel. Bei der Diskussion um die um TTIP handelt es sich um eine enorm wichtige Debatte. Christoph, ich habe es reingestellt, aber wenn du weiter vorlesen willst, gerne. Ach so, ja, mach mal, bitte. Entschuldigung. Ja, also es sind vereinzelt bei mir weitere Antworten eingelaufen, sehr wenig. Ich habe da gleich noch einen Punkt zu. Interessant war die Antwort von Gabriel, der über seinen Mitarbeiter dann hat mitteilen lassen, dass eben die Diskussion über Freihandelsabkommen oder ein transatlantisches Abkommen, wie der Mitarbeiter geschrieben hat, eben wichtig ist und dass die Vorbehalte der Bürger ernst genommen werden müssen und so weiter. Und dann kommt der interessante Teil, der Abgeordnete Sigmar Gabriel ist in diesem Diskurs intensiv beteiligt und zudem selbst informiert. Er sieht deshalb von einer Beantwortung ihrer formulierten Fragen ab. Das ist aus meiner Sicht nicht logisch und ist natürlich eine Steilvorlage eigentlich für eine PM. Ist dann eine Frage an den Bufo und an Anita, was wir da machen. Kommt ja auf den Tag nicht an. Die ganze Aktion ist zäh. Insbesondere hatte ich bei allen Landesverbänden PolGFs nachgefragt, um einfach zu erfahren, wie viele Fragen denn in den einzelnen Bundesländern verschickt wurden. Ich habe bei, ich glaube, 14 nachgefragt, eine Antwort kam. Und das ist natürlich schwierig, wenn man so eine bundesweite Aktion machen will, wenn einfach keine Rückmeldung kommt. Vielleicht können sich PolGFs, die da sind, dann nochmal äußern. Also ich bin informiert über Rheinland-Pfalz und Niedersachsen und eine Rückmeldung kam aus Bayern. Von den anderen habe ich auf meine Anfrage nichts gehört, was ich schade finde. Und wir brauchen einfach ein paar statistische Grunddaten für eine PM, um auch zu wissen, in welchem Stil wir die schreiben und was wir da geschickterweise dann auch formulieren können. Gut, soweit dazu. Fragen? Ich habe höchstens eine Ergänzung und ich danke dir. Ich war ja beim Wirtschaftsministerium vor 3 Wochen dort und die haben das TTIP relativ versucht zu verkaufen im Positiven. Also die haben Argumentationsketten dahin gebracht, die schon erschreckend waren. Also da war ein Chemiker, der das sogenannte Chlorhuhn als relativ positiv dargestellt hat. Also ich kann dir da nur recht geben. Da wird schon versucht, eine gewisse Kampagne zu machen. Michael, ich habe dir gleich mal ein Pressepad geschickt, da kannst du schon mal, was ihr habt, reinpacken. Und wenn ihr dann soweit seid, dass ihr sagt, das ist das, was wir politisch aussagen möchten, bitte eine Mail auf die SG-Presseliste, dann können wir das weiter bearbeiten. Ja, danke. Ich weiß nur nicht, was ich da im Moment reinschreiben soll. Ich habe vielleicht 10 oder 11 Antworten bisher vorliegen. Das ist eigentlich für eine Aussage zu dieser Aktion einfach zu wenig. Also wir haben ja diese eine Äußerung von Gabriel und das ist, denke ich mal, das, worauf wir abziehen sollten, weil dem seine Position hat sich ja da geändert im Laufe des letzten Jahres. Dahingehend können wir das auf jeden Fall kommunizieren. Also wir können ja sagen, ja, wir haben diese Aktion gemacht, exemplarisch stellen wir hier mal ein paar Antworten hin und besonders achte auf die vom Gabriel, das ist komplett seltsam. Ja, wenn das so euch ausreichend ist, also Schwerpunkt Gabriel, dann denke ich, ist das okay. Danke fürs Bett, wir gucken mal. Michael, das reicht vollkommen aus, dass bei einer PM, dass es kurz und bündig ist, beim Blog sollte man mehr schreiben. Ja, es tauchen natürlich nur gleich beim Leser auch von der PM sofort die Fragen auf, wie viele haben denn insgesamt geantwortet und war es denn eine umfangreiche Aktion und so weiter. Deswegen würde ich mich besser fühlen, wenn ich da einfach noch ein paar mehr Daten hätte. Aber müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Hier die Aufforderung an alle, bitte dem Michael die Antwort mit den Daten zu schicken. Ich denke mal, sind genügend PolGFs auch von anderen LVs da. Danke. Ist das okay, wenn ich es hier einfach reinstelle? Bei uns ist das nämlich ganz schnell gemacht. Also am liebsten an meine E-Mail-Adresse. Ich kann die nochmal reinstellen, weil ich das alles hier versuche, zentral zu sammeln. Ja, bei uns gibt es nicht viel zu sammeln. Wir haben keine Antworten gekriegt. Fertig aus. Ja, danke für die Nachricht. Wer seid ihr? Saarland. Und wir haben in allen vier saarländischen Wahlkreisen ja verschickt und es ist nichts passiert. Also keine Antwort bisher. Okay, ich notiere mir das. Also wie gesagt, kümmert euch bitte, liebe Polgefsterländer, und hilft dem Michael. Das wäre eine schöne Sache. Das wäre auch dann auch im Rahmen besser, dass man da eventuellerweise eine Kampagne draus macht oder wie auch immer. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe den einen Punkt Wahlkampf Hamburg mal rausgestrichen. Wahlkampf Bremen als nächstes. Wer mag dazu bitte was sagen? Wenn von den Bremern keiner da ist, kann ich ein paar Geschichten sagen. Also wir treffen uns traditionell. Inzwischen hat sich's auf Mittwoch verlagert um 19 Uhr hier im Mumble. Es können auch gerne Piraten aus anderen Landesverbänden dazukommen und einfach mal zuhören. Wir haben am kommenden Samstag den Wahlkampfauftakt in Bremerhaven. Für diejenigen, die es bislang noch nicht mitbekommen haben, wir haben im Prinzip zwei eigenständige Wahlkämpfe, nämlich für die Stadt Bremen und für die Stadt Bremerhaven. Und in Bremerhaven machen wir den Wahlkampfauftakt. In Bremen sind wir leider noch nicht so weit. Dort haben wir noch Entscheidungsfindungen bezüglich Plakaten und diese Geschichten. Ja, nicht schön, aber ist halt so. Ansonsten könnt ihr euch vormerken, das Wochenende 2. 3. Mai, also eine Woche vor der Wahl dort. Dort werden wir eine Wahlkampf-Endspurt-Party machen. Was heißt eine? Natürlich wieder jeweils eine. Am 2. Mai in Bremen, am 3. Mai in Bremerhaven. Und der Plan ist, dass wir sowas wie einen, ich nenne es jetzt mal Piratenmarkt machen, dass also einzelne AGs, Fraktionen, Landesverbände sich dort mit dem Stand darstellen, um auch die gesamte Bandbreite der Piratenpartei da so ein bisschen erkennbar zu machen. Also nähere Informationen kriegt ihr dazu noch, aber vielleicht wäre es möglich, dass ihr euch schon einmal diesen Termin blockt. Ist das dasselbe, was in Hamburg gelaufen ist? Wie ist denn das da angekommen? Das ist dasselbe wie das, was in Hamburg geplant war. Mangels Beteiligung ist da halt nichts passiert, dementsprechend auch nichts angekommen. Also in Hamburg hatten wir dann. Okay, gar nichts ist jetzt untertrieben. Vom Landesverband Schleswig-Holstein gab es da noch einen Stand und die Thüringer waren mit ihren Bratwürsten da, aber das sollte sich um Größenordnungen verbessern. Das war ja auch relativ kurzfristig geplant, wie ich das noch in Erinnerung habe. Ja. Hallo, wenn keiner was sagt, erstmal guten Abend sage, ein bisschen spät kommen. Christus, ich sehe, du machst die Moderation. Soll ich die für dich übernehmen? Kannst auch übernehmen, soll mal recht sein, wie du magst. Also ich bin nicht scharf auf Moderation. Ja, wie du magst, ne? Weil du hast ja nachher wahrscheinlich noch genug zu erzählen. Ja, dann übernehmen doch, komm. Okay. Ab 82 sind wir jetzt. Gut, das war Wahlkampf Bremen. Michael, das war alles zu Bremen. Erstmal ja, es sei denn, ihr habt noch Rückfragen. Wäre es nicht einfacher, wenn du so eine Liste rausgibst, welche Themen du besetzt haben möchtest, dass sich die Landesverbände da was Passendes für sie raussuchen können? Welche Themen? Also für diesen Marktplatz. Ja, ich verstehe dich. Es geht nicht darum, welche Themen ich haben möchte, sondern das, was die Landesverbände gerade machen. Und bei den einzelnen Arbeitskreisen natürlich das Thema, das sie gerade bearbeiten. Michael, zu Bremen fällt mir nur ein, das hattest du letztes Mal erwähnt, sollten wir vielleicht mal sagen, ist die Geschichte im Wahlkampf Endspurt bei denen, auch gerade mit Infostände, dass dort alle, im Grunde genommen alle Kandidaten, alle aktiver berufstätig sind und unter der Woche gar keine Infostände hinbekommen, dass man sich Gedanken machen sollte, vielleicht über ein Infostand-Team, vielleicht aus unterschiedlichen Landesverbänden, die denn die Bremer zumindest die letzte ein, zwei Woche im Wahlkampf extrem unterstützen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ja, schauen wir mal. Was wir auch haben könnten, vielleicht fühlt sich aus dieser Runde jemand hier berufen, dann möge er mich bitte kontaktieren. Jemand, der so ein bisschen die Koordination der externen Hilfe übernimmt, das, was der Michael Behrendt in Hamburg gemacht hat, bräuchte man im Prinzip auch nochmal für Bremen. Gut, gibt's noch Frage zu Bremen? Ja, ich würde gern wissen, ob es weitere Events außer diesem Wahlkampfabschluss-Event gibt, also so 3-4 Sachen oder so. Und wie sieht's mit anderen Sachen aus, wie zum Beispiel dieses Reverse Graffiti und was wir so alles machen können? Ist da irgendwas geplant in die Richtung? Nein, da ist nichts geplant in der Richtung, weil wir erstmal die notwendigen Dinge planen. Wenn du aber dort Zeit und Energie hast und dich nicht an den anderen Dingen beteiligen möchtest, kannst du dort auch gerne Reverse-Graffitis machen. Die Wahl war am 10. Mai, ne? Genau, 10. Mai. Und da haben wir ja schon wieder etwas freundlichere Temperaturen. Gut. Dann sehe ich jetzt mal keine weitere Frage zu Bremen, dann würden wir zum nächsten Punkt kommen. Freiheitsserver / Ja, also wie üblich als Einstand, ihr könnt in Zeile 86 schauen und dort findet sich dann ein Link, wo man Details zum Konzept der Initiative, Umsetzung, Bilder, mögliches streambares Briefing findet. Was hat sich getan seit letzter Woche? Wie Bernd TH letzte Woche empfohlen hat, habe ich ihm in der Zwischenzeit 2 Stellenausschreibungen zwecks Umsetzung geschickt. Die sind noch nicht auf vorstandpiratenpartei.de veröffentlicht. Aber sobald sie dort veröffentlicht sind, dann bitte, bitte stark verbreiten, denn das ist quasi ein Schlüsselmoment. Diese Initiative steht und fällt damit, ob wir die Infrastruktur hochbekommen. Und ansonsten habe ich Rückmeldung von einer gewissen Person erhalten, die sich dazu bereit erklärt hatte, das Software-Bundle zusammenzuschnüren. Und die hat mir mitgeteilt, dass das Skript zur Server-Erstellung bisher überhaupt noch gar nicht angefasst wurde oder also zu erzeugen, aber dass das relativ einfach machbar ist und trotz knapper Ressourcen will die Person das in 4 bis 5 Wochen gebrauchsfertig vorzeigbar haben. Und falls Paki jetzt nicht hier noch irgendwie im Raum sich bemerkbar macht und einspringt, gäbe es an dieser Baustelle ihr Bundes-IT-Treffen wegen dieser Sache nichts Neues zu vermelden. Also wir sind da ja so verblieben, dass der Paki das Bundes-IT-Treffen organisieren wollte für diese Initiative und sobald es dann erfolgt ist, dann Rückmeldung geben wollte und die ist bislang noch nicht erfolgt. Und das war es soweit. Jetzt ist Raum für Fragen. Gibt es Frage an Flash? Das scheint nicht der Fall. Dann kommen wir zu Top 2, Pol-GEF-Berichte. Und hier an erster Stelle unser lieber Bund, lieber Christoph, du hast wieder das Wort. Ja gut, die meisten wissen ja, dass wir da was gemacht haben an dem einen Wochenende. Und ich habe das jetzt mal, das Schreiben, was ich an die Landesvorstände rausgeschickt habe, habe ich das ins Pad da unten bei Zeile 100 reingeschrieben. Um zu erläutern, wie wir auf diese Themen gekommen sind, wir saßen nicht einfach mal so und haben gesagt, uns gefällt einfach irgendwas. Wir haben alle brainstormartig ein Blatt bekommen. Und haben alle Begrifflichkeiten draufgeschrieben. Diese Begrifflichkeiten haben wir alle bewertet. Und zwar in 2 Richtungen. Die eine Richtung war Wählerpotenzial für diese Partei und das Image. Und zu dem Schluss im Endeffekt nach 2 Tagen sind wir halt gekommen, nach ausführlichen Diskussionen, dass wir beide einer Rating von AA bekommen würden, wenn wir dieses Open Government, Transparenz, Verstärkung der Freiberufler etc., was halt im Pad drin steht, machen würden und die kleinen und mittleren Unternehmen dadurch halt auch stärken würden. Das heißt nicht, dass wir eine FDP sein sollen, sondern dass wir unsere Basiskernaufgaben besser nach außen formulieren sollten und können. Was auch sehr gut angekommen ist, war dann im Endeffekt die Bildung mit Bürokratieabbau, unter anderem Neugründung von Firmen einfacher gestalten, Verwaltung, die Verwaltung halt im Endeffekt einfacher gestalten. Und alles andere könnt ihr euch darunter durchlesen. Wir haben da eine Wiki-Seite, der Bernd und ein paar Leute zusammen gemacht, und die meisten Folgefs von euch, die ich ja sehe, waren ja auch dabei. Das ist jetzt kein Punkt, wo man sagt, ich will das so haben oder irgendjemand von uns möchte das unbedingt so haben. Es ist im Endeffekt dafür gedacht, dass wir diskutieren und dass wir in irgendeiner Art und Weise nach vorne kommen aus dem Talsohle. Ja, es gibt, du kannst das über positive Aktionen machen, über Kampagnen. Allerdings sind Kampagnen kosten richtig Geld. Das war im Endeffekt das, was wir erarbeitet haben und was den Landesvorständen eigentlich vorsteht. Ich gehe mal davon aus, dass sie das irgendwann mal auch ihren Leuten gezeigt haben. Gibt es Fragen dazu? Ja, ich hätte dazu. Oder Ergänzung der Kollegen, die dabei waren, bevor ich jetzt hier an die Frage gehe. Wenn keiner ergänzen will, hätte ich eine Frage. Ja, ich dann auch. Ich habe mir das Pad angeguckt. Und zwar nur Informationshalber. Ist jetzt gar nicht böse gemeint. Habt ihr mal überlegt, auf den tertiären Sektor und auf die Dienstleistung zu gehen, statt auf den Mittelstand? Kann man beides nehmen. Sehen wir im Endeffekt aufs Gleiche hinaus. Was? Also ein Kleinunternehmer ist für mich was anderes als zum Beispiel der Pflegebereich. Der Kleinunternehmer ist halt im Endeffekt, der kleine und mittelständische Unternehmer war im Endeffekt dahingehend, wenn du jetzt genau guckst, was hier in Deutschland los ist, hast du im Bereich für IT-Firmen, hast du in dem Bereich relativ wenige Möglichkeiten, also im ländlichen Bereich. Wir hatten eine Forderung, glaube ich, Thomas, hilf mir da, 1 Gigabyte, dass die einzelnen Anschlüsse zu den Häusern und zu den Firmen wesentlich schneller wären. Nee, nicht Gigabyte, sondern Tetrabyte hatten wir einfach mal so in den Raum gestellt. Dass die Forderung von uns im Endeffekt wesentlich höher sein soll, als das, was wir im Endeffekt irgendwann mal gesagt haben. Das heißt Terabyte, nicht Tetrabyte. Ich habe das gerade akustisch nicht verstanden. Terabyte. Genau. Ja, provokativ war das. Da wäre eine Diskussionsgrundlage. Aber danke für die Info. Na gut, im Endeffekt wäre es die Forderung nach Glasfaser ins Haus, ne? Dann ist erstmal die Geschwindigkeit vollkommen wurscht. So, ich hätte dazu auch nochmal eine Frage. Von uns war leider keiner da aus Sachsen, deswegen wir haben mal parallel dazu hatten wir ein Treffen bei uns mit Mitgliedern in Sachsen zum Plenum. Wir haben vorher eine Umfrage gemacht, welche Themen die Leute interessieren. Also von den auf AA bewerteten ist da vielleicht eins dabei. Und wenn ich mir die ganzen AA-Themen angucke, dann spezialisieren wir uns in dem spezialisierten Bereich noch weiter. Gut, wie gesagt, das sind ja von euch jetzt nur Vorschläge, aber man braucht am Ende letztlich Mitglieder, die die Themen mittragen. Und sehe ich jetzt hier in dem AA-Spektrum kaum. Hallo, Entschuldigung, ich bin ein bisschen spät gekommen. Ist heute normal Team PolGF-Sitzung? Ja, Bruder, ganz normal. Okay. Du bist nachher gleich dran oder musst du weg, dann würde ich dich vorziehen. Nö, gerade nicht. Gut, dann machen wir weiter. Noch Frage an Christoph? Ich hätte noch eine Wortmeldung. Jo, Ron. Ich finde erstmal gut, dass ihr Themen bewertet wurden, weil das oft nicht passiert. Was ich auch gut bei dieser Liste finde, dass hier Vergleiche zu anderen Parteien gemacht wurden, um hier ein Alleinstellungsmerkmal herauszufinden. Was ich aber beim Durchsicht der Liste eigentlich als Gefühl gehabt habe, ist, dass hier mehr Wunsch der Vater des Gedanken ist und weniger die Realität. Diesen Fehler machen Piraten sehr häufig, dass man nicht die Realität wahrnimmt, sondern nur das, was man gern möchte. Also Piraten machen gern immer so, wie sie gern sein wollen würden, aber nicht, wie sie tatsächlich sind. Beim KMU, da habe ich erstmal die Augen ziemlich verdreht, wie man auf die Idee gekommen ist, sind mit unter 80% aller Arbeitnehmer sind bei einem KMU beschäftigt. Also das klingt wieder so ein bisschen nach Volkspartei, was wir definitiv nicht sind. Und mir wirkt das alles ein bisschen nach Schnellschuss, also wenig Überlegung, was dahinter gewesen ist. Ein weiterer Punkt an der Stelle. Die Piraten haben wieder so dieses Glauben, dass Politik nur aus Themen bestehen würde. Also dass Parteien nur themenorientiert sein sollten oder dass es so ist. Der Wähler orientiert sich aber viel eher nach einem Lebensgefühl oder Lebensstil. Also mit wem habe ich Sympathie? Wer ist ähnlich wie ich? Wer vertritt die gleichen Werte? Also mit wem kann ich mich reinfühlen? Also wer versteht mich in meinem Lebensgefühl und könnte mich auch entsprechend gut vertreten? Ein anderer Aspekt ist das Image. Unsere Themen sind bisher immer gut angekommen. Das ist nie unser Problem bisher gewesen. Wenn die Wähler den Wahl-O-Maten machen, kommt ganz häufig Piraten dabei raus. Aber in den letzten 2 Jahren ist immer die Aussage, da habe ich bei vielen gehört, ja, bei uns ist auch Wahl-O-Mat rausgekommen, aber die Piraten sind ja nicht mehr wählbar. Wir haben 2012 unser Image komplett kaputt gemacht. Und das ist das Wichtigste, was wir aufbauen müssen. Und das hat wenig mit Themen zu tun, sondern viel eher mit Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit. Und weniger mit den Themen. Man kann zwar über Themen auch ein gewisses Image transportieren, aber Themen ist nicht das Wichtigste bei den Piraten. Wir müssen viel eher auf das Lebensgefühl, Lebensstil und Image unsere zukünftige Arbeit ausrichten. Und eine Frage noch, wie wird das weiterhin diskutiert? Weil Christus hat ja gemeint, das ist jetzt als Diskussionsgrundlage. Gibt es da irgendwie einen Prozess oder eine Vorstellung, in welchem Rahmen das in Zukunft diskutiert werden soll oder kann? Als erstes danke ich dir, Ron. Ich habe ja schon deine Kritik auch in der E-Mail gelesen. Wir haben uns selbstverständlich damit Gedanken gemacht, wie wir das transportieren. Und selbstverständlich sind wir uns bewusst, dass nicht nur die Themen schlecht sind oder gut oder sonst was dergleichen. Und auch selbstverständlich ist mir persönlich bewusst, dass ich am liebsten irgendwelche Köpfe hätte, die man transportieren kann. Und dass wir eine Image-Kampagne bräuchten. Wenn du 2 Millionen für mich hast, dann mache ich dir eine. Erstens das. Zweitens. Wir haben uns darüber unterhalten, wer wie wo genau diese Themen nach vorne bringen kann und die Sympathieträger in irgendeiner Art und Weise nach vorne bringen sollte. Leider hatten wir nur ein Wochenende. Und nein, es hatte eine definitive Struktur, wie wir es gemacht haben. Wir haben uns nicht hingesetzt und haben gesagt, wir würfeln mal irgendwas aus. Und ich hatte Bayern gebeten zu kommen, sie hatten keine Zeit. Auch du hättest kommen können als Vertretung. Ich wäre gerne gekommen. Warte, lass mich bitte ausreden. Das ist das zum Punkt. Ich habe in keinster Art und Weise Probleme damit, dass wir das, dass ihr, also ich stelle es mir so vor, dass die Larvus darüber sich nochmal selber Gedanken machen und dann werden wir uns nochmal zeitnah bedeutet im Mai oder Juni nochmal zusammentreffen. Die 1Vs werden sich im April, glaube ich, nochmal zusammentreffen, werden darüber nochmal sicherlich diskutieren und dann können wir im Juni, Mai nochmal uns zusammensetzen in ähnlichen kleinen Kreis und werden darüber nochmal die weiteren Vorgehensweise diskutieren. Am liebsten hätte ich gehabt, dass ich eine Woche lang dort sitze. Aber wir haben noch sowas wie AL. Darf ich noch eine Frage stellen? Jo. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, so stellvertretend, wie viele Wählerinnen und Wähler die jetzt ausgewählten Themen auf so ihrer eigenen Prioritätenliste ganz oben anstellen würden? Ich frage mich, also ich gehe mal davon aus, dass das bei dem Freiberufler wahrscheinlich nicht ganz präzise Formulierung ist. Ihr meint wahrscheinlich kleine Gewerbetreibende und nicht die Ärzte, Architekten, also die typischen freiberuflichen Tätigkeiten. Und ich denke mal, wenn ihr so rumfragt an der Basis der Wählerschaft, dann sind die Sorgen der Leute doch Arbeit und Soziales vielleicht an erster Stelle, an zweiter Stelle und individuell kommt dann Gesundheit, dann kommt Rente und sowas kommt überhaupt nicht vor. Nun kann man ja lauter Minderheitenthemen machen, wenn man glaubt, nur dort eben dann diese Minderheitenprozente zu kriegen. Aber habt ihr das wirklich überlegt? Mag jemand anders mal antworten, der dabei war? Oder soll ich wieder? Ich kann es ja mal versuchen. Also wir hatten ja beispielsweise, wo du nun das Thema Arbeit und Soziales ansprichst, ist das natürlich auch auf der Agenda. Wir haben da aber dann sehr schnell festgestellt, dass wir da die großen Wettbewerber haben, die diese Themen eigentlich schon besetzt haben. Dann als Verbindung dazu, das BGE ist etwas, was mir persönlich auch wesentlich lieber gewesen wäre, wenn es höher priorisiert geworden wäre. Nichtsdestotrotz muss ich aber eingestehen, dass BGE etwas so Utopisches für die meisten Menschen nach wie vor ist, dass es... Oh, das wird... Das ist Qualität. Aber Augenblick, das ist etwas, was ich am Mumble nicht mag. Ihr lasst nie die Leute ausreden. Wir haben ja noch eine Platte dort, die man nicht verbaut hat. Bin gespannt, wie die aussieht. Also endlich was die retten kann, ist, dass die in der Folie noch ist. Aber wenn die aus der Folie raus ist, gruselig, da kannst du wahrscheinlich Brennholz draus machen. Könnten wir uns dran gewöhnen, langsam könnten wir uns dran gewöhnen, die einzelne Aussprache zu lassen und mit Wortmeldung zu arbeiten, weil sonst verliere ich den Überblick. Das soll ist jedenfalls scheiße. Thomas, warst du fertig? Nein, war ich nicht. Gut, du hast jetzt den bevorzugten Sprecher, dann kannst du drüber reden, dann kommen sie nicht durch. Okay. Von daher, wie gesagt, BGE ist etwas, wo wir gesagt haben, das ist noch nicht so weit in der Öffentlichkeit verbreitet, dass es tatsächlich etwas ist, mit dem wir offensiv werben können. Die ganzen Punkte, die jetzt hier in dieser schönen Liste drin stehen, sind quasi alles Punkte, die wir im Wahlprogramm längst drin haben und die hundertprozentig darauf passen, für kleine und mittelständische Unternehmen und deren Mitarbeiter. Das ist ja das Wählerpotenzial. Interessant zu sein, wenn wir darauf hinweisen, wie die alle davon profitieren können, wenn alles so umgesetzt wird, wie wir es möchten. Und deshalb ist das auch das Thema, was letztendlich im Konsens aus der Kombination vieler kleiner Einzelthemen als das sich herauskristallisiert hat, mit dem man sicherlich einen relativ großen Wählererfolg haben kann. Danke. Könnt ihr bitte nochmal diese Liste, von der hier immer geht, ich bin vielleicht ein bisschen spät gekommen, posten? Ich weiß gar nicht, um was überhaupt hier gerade diskutiert wird. Bruno, die ich im Pad ganz oben unter Christus, bei Christus seinem Bericht verlinkt. Das ist ein Pad von Christus. 302. Genau. Dann bitte auch den Pad-Link mal in Chat kopieren. Bruno, der ist im C vom Ding und es hat schon jemand... und ich kopiere da gleich rein. Darf ich nochmal nachfragen? Jo, also ich würde jetzt mal Vorschlag von mir, weil dieses Thema ja doch ein bisschen jetzt hier hochkommt und ein bisschen kontrovers ist und vielleicht noch viele Nachfragen sind, würde jetzt die jetzige Wortmeldung, ich sehe noch eine von Bauer Jupp, ich sehe noch eine von Zombie, also von Jens, würde ich sagen, wir machen jetzt noch ein paar Fragen. In der Fairness halber, weil auch die anderen Länderpolgefs und auch die Themenbeauftragten teilweise auch noch andere Aufgaben haben, würde ich sagen, dass wir dort gucken, dass wir da schnell durchkommen und am Ende der Sitzung dann vielleicht nochmal auf das Thema hier zurückkommen. Wenn es kein großer Widerspruch käme, würde ich das so tun. Widerspruch? Ich denke, wir lassen die Polgefs unter den Tisch fallen. Die Leute sollen das lesen. Das haben wir eigentlich so ausgemacht. Gut, es wäre eine Möglichkeit, aber vielleicht will der eine und andere ja noch in eine Richtung. Deshalb soll ich es kurz machen. Ich würde sagen, wir gehen sie kurz durch, damit dann auch jeder das Gläser hat. Und dann können wir ruhig mit dem Thema weitermachen, auch Themenbeauftragte. Ein Widerspruch ist kein großer, deshalb würde ich das so machen. Dann hätte jetzt noch also Bauer Jupp und Jens jeweils eine Wortmeldung und dann würden wir weiter in der Tagesordnung machen. Ja, also ich habe da nur ein kleines Statement zu. Wenn man muss auch eine Frage nicht außer Acht lassen. So die aktuelle Sorge und Ängste und Fragen und Antworten, die sie haben, sind nicht unbedingt gleich von uns zu beantworten. Also man muss auch fragen, was wollen die Wähler von uns und nicht, was wollen die von der Politik allgemein. Wenn sie ein Problem haben mit dem Sozialstaat oder so, muss man die Frage stellen, wollen sie die Lösung von uns haben oder wollen sie von uns vielleicht ganz, ganz andere Themen haben? Ich bin der Meinung, von uns will der Wähler lieber Digitales haben. Neue Medien. Gut, danke, Bauer Jupp. Jens, Zombie? Ja, ich habe an Christoph und zwar, ich habe das Verfahren, was hier angewandt wurde, noch nicht so richtig verstanden. Ich verstehe jetzt halt, man hat in dem ersten Schritt mal alle möglichen Themen hingeschrieben, in dem zweiten Schritt hat man die bewertet nach zwei Kategorien, Wählerpotenzial und Image. Dabei kommt jetzt zum Beispiel beim Thema Whistleblowing raus, Wählerpotenzial wäre C, also eher gering, Image wäre aber A, also sehr hoch. Ist das richtig so? Ja. Ich habe es gerade akustisch nicht ganz so verstanden, aber ich versuche es mal zu antworten. Also wir haben das Wählerpotenzial und das Image. Das haben wir anhand darauf analysiert, was ist das, was die Leute als solches, also welche Parteien haben diese Schwerpunkte? Welche Parteien haben die einzelnen Punkte oder werden eher da mit dieser Thematik als solches wahrgenommen? Welche Analyse, in welche Richtung kommen wir da rein? Also wir haben uns bei jedem Punkt schon unsere Gedanken gemacht, Zombie. Es ist nicht so, dass wir gesagt haben, je, das gefällt uns. Und wir waren alle selber überrascht, als wir zu dem Punkt gekommen sind, die wir gekommen sind. Also wir haben es versucht, objektiv zu analysieren und zu diskutieren. Und es gibt Punkte, die wir nun mal, die in anderen Parteien stärker vertreten sind oder die mit anderen Parteien assoziiert werden. Wir werden mit Technik assoziiert, wir werden mit unseren Schwerpunkten assoziiert und wir werden meiner Ansicht nach mit genau sowas, also die wir da geschrieben haben. Sicherlich ist die Liste nicht perfekt. Und noch einmal in der Runde. Meine Bufo-Kollegen, die haben Herzkasper gesehen, gekriegt, als sie die Liste gesehen haben. Es ist nicht so, dass sie alle glücklich waren damit. Allerdings bin ich der Meinung, wenn ein Zettel oder ein Papier kontrovers ist, dann kann man darüber auch diskutieren. Weil wir müssen meiner Ansicht nach auch in irgendeiner Art und Weise wieder nach vorne kommen. Weil ich bin als Person nicht zufrieden damit, dass wir Wahlen einfahren mit 1,6 oder 1,5 oder gar 1%. Moment, das ist gar keine Kritik. Das ist einfach nur erstmal zum Verständnis, wie diese Ergebnisse entstanden sind, um das zu verstehen. In Zeile 58 in deinem Pad, also in dem Poll-G-Treffen-KS-Pad, ja, in Zeile 58 sind wir drin auf Grundlage der vorgeschlagenen Themen. Und da kommen wir auf eine, ich kann das ja mal hier in den Chat jetzt rein, posten den Link. Das mache ich jetzt mal in grün. Das kann dann jeder halt auch erkennen. Da kommen wir auf eine Wiki-Seite, wo diese Themen ja irgendwie auch drinstehen und wo sie auch bewertet worden sind. Und da steht in Zeile 6 auch Whistleblowing. Da steht Alleinstellungsmerkmal, Potenzial B und Image B. Und in dem Patch steht dann drin Whistleblowing C, A. Deswegen, ist das ein Schreibfehler oder wie hängt das halt zusammen? Das ist ein Übertragungsfehler, würde ich sagen. Nee, ich weiß, worum es geht. Es ging darum, es ist nicht allgemein, glaube ich, weiß nicht, ob das schon gesagt worden ist, ist hier kein festgeschriebenes Gesetz. Also wir haben jetzt hier nicht ein Programm verabschiedet, das ist nur eine Thematik. Der Punkt ist, dass wir sehr alle wichtig halten, Whistleblowing weiterhin voranzutreiben, mit Whistleblowing-Gesetze und das in unser Programm oder Thematik reinzuschreiben. Nur, dass das als Top A, also als Wertung A, nicht ganz reinkam, obwohl mit B die meisten Anwesenden damit einverstanden waren. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja. Es ist keine Herabwürdigung oder Herabsetzung des Themas, ja, das ist ganz wichtig. Nur war einfach der Punkt, dass wir das Thema weiter behandeln wollten, aber nicht in die Priorisierungsliste nach ganz vorne, eventuell. Also, das sind so die Wünsche, die wir haben und Ideen. Insofern, ich muss auch in Hessen dafür sagen, dass es kein Programm ist. Ja, dass es kein verabschiedetes Programm an einem Bundesparteitag vorbei ist. Es ist nur eine Idee, eine Visionsrichtung, die ich auch vollends unterstützen kann, jetzt inzwischen. Also passt ja auch, ich kritisiere das auch gar nicht. Ich versuche nur erstmal zu verstehen, was jetzt eigentlich genau dabei rausgekommen ist. Das heißt, das Endergebnis ist das Pad und das, was in dem Wiki in der Tabelle steht, ist quasi eine Vorstufe. Das heißt, man hat erstmal diese 25 Zeilen halt bewertet und dann hat man hinterher geschaut, wenn man jetzt die untereinander noch irgendwie ranken will, wie kann man die dann halt möglichst in Kategorien einteilen. Also quasi irgendwie ein zweistufiges Verfahren. Oder ist es einfach nur ein Übertragungsfehler? Ich kann nur für Sonntag sprechen, aber wir haben das so gemacht, dass wir die Themen auf so eine Flipchart gestellt haben und dann wurde mit diesem A-B-Rating oder dieses A ist extrem wichtig, B ist wichtig und C ist so an dritter Stelle. Ja? Und dann wurde nachgefragt, wer ist für die Thematik Thema Bürger Menschenrechte und oder Datenschutz oder irgendwas. Und dann wurde diese also entsprechend nachgewertet. Vielleicht das, also die Themen wurden am Samstag ausgearbeitet unter vielen anderen Pads, also Begriffen. Da weiß ich jetzt nicht, was Samstag lief. Vielleicht kann jemand kurz dazu erklären, was Samstag das dazu geführt hat. Ja, okay, gut, danke. Okay, dankeschön. Schnappi, du hattest nur die Wortmeldung, aber hat die sich erledigt oder wolltest du noch was sagen? Nee, hatte sich erledigt jetzt. Gut, dann würde ich sagen, dann, wie ich angekündigt habe, machen wir jetzt das so, dass wir jetzt erstmal die Länderpolgefs und die Themenbeauftragte, die andere Tagesordnungspunkte. Ich bitte dann auch die Polgefs und die Themenbeauftragte, sich kurz zu halten. Bei dir, Schnappi, habe ich ja gelesen, du verzichtest drauf. Das kann man nachlesen. Dann würde ich die jetzt ganz schnell durchgehen. Das wäre zuerst Baden-Württemberg. Da gibt's ein neues, aber so wie ich sehe, ist da gar nicht wahr. Dann. Entschuldigung, Klaus. Wir haben am Freitag, am Sonntag haben wir eine BGE-Veranstaltung in Hessen, wo einige, was ein richtig guter Rahmen ist, wollte ich nochmal so erwähnt haben, wo ich auch, glaube ich, spreche. Schön, das kann ja dann, das können wir dann bei Hessen, können wir das ja nochmal einfügen. Danke, Christoph. Ich hätte auch noch eine Anregung. Eine Anregung zur Weiterführung dieses Polgef Kassel. Wäre vielleicht mal drüber nachzudenken, die Weiterführung in der Wahlkampf Bremen mit einzubauen. Gut, dann Bayern. Da scheint auch jemand da zu sein. Olaf hat sich, glaube ich, entschuldigt, der ist auf einem Real-Life-Termin. Berlin. Brandenburg ist auch keiner anwesend. Dann kein Bremen, da stehe sie im Wahlkampf. Da hat Michael schon berichtet, in Hamburg. Es geht ja richtig zügig, Hamburg auch nicht. Denn jetzt Hessen. Schnappi, willst du nur kurz was sagen, gerade zu dem, was Christus gesagt hat? Nächste Woche ist ja hier High Life in Hessen in Frankfurt wegen der ECD Neueröffnung mit Blocky Pie. Und kurz zuvor, am 15. März, jetzt am Sonntag, gibt es einen europäischen bedingungslosen Grundeinkommen-Thementag, zu dem wir herzlich einladen. Link steht drin, seid herzlich eingeladen, reinzukommen, mitzumachen. Eintritt ist frei, Voranmeldung ist nicht erforderlich und es gibt auch einen Livestream. Sobald der Link dafür vorhanden ist, wird er auch veröffentlicht. Gernot Reiten macht er auch mit und es ist auch von ihm in seiner AG, BGE, wie die heißt. Danke, Schnappi. Dann noch Frage an Hessen. Gut, dann nicht. Dann Mecklenburg-Vorpommern. Auch niemand da. Ich sehe gerade im Chat, dass jemand sagt, Brandenburg wäre doch ein Vertreter da. Falls er sich melden will, dass ich den übergangen habe, weil es zu schnell war, dann bitte melde. Ja, ich bin da, aber ich habe schon reingeschrieben. Bei uns ist halt nichts los und was soll ich da die Zeit klauen? Alles klar, danke Lutz. Dann weiter in der Reihe. Dann wären wir bei Niedersachsen. Thomas? Ja, ihr hattet ja nun schon öfter mal das Vergnügen mit mir. Das wird wohl auch jetzt auf absehbare Zeit so bleiben. Mike ist heute aus persönlichen Gründen endgültig vom Polgef-Amt zurückgetreten, sodass ich jetzt dauerhaft wohl seine Vertretung sein werde. Wir haben Neuwahlen oder wir haben eine Landesmitgliederversammlung am 26., 27., 9., wo wir dann gegebenenfalls einen Nachfolger wählen. Ansonsten gibt es keine Neuigkeiten und ich werde dafür sorgen, dass nächste Woche auch jemand hier ist. Ich werde es allerdings aus beruflichen Gründen nicht sein können. Gut, danke Thomas. Frage an Niedersachsen? Scheint nicht der Fall, denn wäre Nordrhein-Westfalen. Manfred? Rheinland-Pfalz? Ich habe reingeschrieben, nichts Neues. Bei uns läuft halt die Vorbereitung zum Wahlkampf. Ich habe eine Frage zu Rheinland-Pfalz. Habt ihr euch mit Baden-Württemberg zusammengetan, wegen der Kampagne, die ihr machen wolltet, dass es da nicht parallel was gibt? Ich habe eine Mail an Bufo geschrieben vor circa 2 Wochen und noch keine Antwort dazu erhalten. An Bufo? An den Bufo, an Vorstand Ed. Okay. Gut. Frage noch an Rheinland-Pfalz. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Saarland. Jo, steht alles soweit im Pad. Also, wenn jemand Fragen hat, ansonsten guckt es euch halt an. Viel ist es eh nicht. Zu Rheinland-Pfalz, kannst du dich mit den Baden-Württembergern irgendwie zusammentun oder mir die Mail schicken? Ich weiß jetzt nicht, welcher der Kollegen das bekommen hat. Ja. Kommt dann morgen. Ich schicke sie dir nochmal privat und einen Dekor auch. Danke dir. Danke, Christoph. Auch Saarland, Erich. Danke. Frage noch an Erich vom Saarland. Scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu Sachsen. Jo, mal ganz schnell, dass jemand von uns da ist, glaube ich. Ich habe alles reingeschrieben, lässt euch durch. Gut. Zu Sachsen hätte ich eine Frage. Ihr hattet ja auch so ein Barcamp. Was ist denn da genau rausgekommen? Habt ihr da irgendein Protokoll oder Netz oder irgendein Wiki oder irgendwas? Ja, so eine Art Gedächtnisprotokoll, was da jemand geschrieben hat. Und dann zusätzlich hatten wir halt im Vorfeld die Umfrage gemacht. Die gibt's ausgearbeitet im Wiki, suche ich gleich mal. Und wir werden dann zu einer demnächst gearteten Vorstandssitzung mal gucken, was das für uns als Landesverband bedeutet, was da auf dem Plenum so besprochen und ausgearbeitet wurde. Aber ich preise es hier kleiner rein. Können wir euch irgendwie unterstützen? In irgendeiner Art und Weise? Oder habt ihr da keine Ambition drauf? Na, sobald wir uns halt unterhalten haben, wenden wir uns dann nur an euch. Aber danke für das Angebot, Christus. Okay, danke dir. Noch Frage an Sachsen? Dann nehme ich mal. Und Sachsen-Anhalt? Scheint auch keiner da zu sein. Ich sehe Mike nicht. Schleswig-Holstein? Kathi sehe ich auch nicht. Dann Thüringen. Jan, dich sehe ich. Ja, wir hatten ein Kommunalplenum dieses Wochenende, wo sich die Mandatsträger mal ausgetauscht haben, wie sie überhaupt wie sie halt einzeln arbeiten, welche Fachbereiche sie machen, und also es war halt eine sehr konstruktive Atmosphäre. Und dann gibt es halt noch eine Sache in Erfurt, da hat der rufende Bürger, der Markus Woloschek, der sitzt halt im Rollstuhl und der kann halt nicht an diesen Fraktionssitzungen. Genau, Fraktionssitzungen teilnehmen, weil sie halt keine barrierefreie Räume hergestellt haben. Das ist halt schon zum zweiten Mal passiert. Und wir vermuten halt, dass es halt so diese Seitenhiebe gegen uns sind, so dass der politische Gegner uns halt irgendwie, ans Bein bissen wird, auf Deutsch gesagt. Als kleine Information in Erfurt, gerade im Rathaus, Markus, der war auf die Nummer 2 auf der Liste zur Stadtratswahl. Er hat es ganz knapp verpasst. Und in dem Fall, wenn der reinkommen wäre, hätte sie das Rathaus hier für rund 50.000 Euro umbauen müssen. Gut, Frage noch an Thüringer. Scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann wäre mit der Paul Geffs durch, außer dass ich jetzt jemand noch nachkomme. Ich habe gesehen, zum Beispiel bei NRW hat noch jemand was nachtragen. Will da noch jemand was sagen? Ja, ich kann das kurz für die Aufzeichnung sagen, wenn ihr wollt. Ansonsten steht das Wesentliche auch im Bett. Mir ist egal, wenn das besprochen habe, oder erzähle ich auch ein bisschen was vom Wochenende. Marc Schreibi. Wir hatten ein großes Treffen am Samstag mit den kommunalen Mandatsträgern. Von den irgendwie 130, die wir haben, waren 100 da. 6 Abgeordnete und haben irgendwie in 6 oder 7 haben in den kleinen Gruppen halt die Leute untereinander vernetzt und geguckt, wie man halt die Arbeit vom Landtag in die Kommunen und in die Kommunen untereinander bearbeiten kann. Also wir hatten Bildung, wir hatten Verkehr, wir hatten Asylpolitik, wir hatten Freifunk, dann gab es einen Vortrag über Open Data von Matthias, und wir hatten ganz gutes Feedback, ging irgendwie 6,5 Stunden, und auf Einladung der Fraktion, und das ganze Spielchen soll dann mindestens noch einmal dieses Jahr, aber wahrscheinlich eher zweimal, so wie ich das verstanden habe, wiederholt werden. Danke für den kurzen Bericht. Ich denke, manchmal bestimmte Sachen vorzulesen ist für die Aufnahme auch ganz relevant, weil manche vielleicht nicht das Pad nachlesen, sondern sich nur die Aufnahme anhören. Kurze Nachfrage. Wenn da Mandatsträger dabei waren, es gibt ja, wenn ich das richtig gesehen habe, in Bielefeld sind wir jetzt an einer Koalition dran beteiligt. Ist das richtig? Das ist korrekt. Bielefeld hat Rot-Grün-Orange-Koalition, die da jetzt regiert. Wäre nicht schlecht, wenn wir da mal ein bisschen nach außen propagieren, damit wir wieder am Image sind, nach der Devise, wir können es doch und wir sind in Verantwortung. Das glaubt ja halt keiner, dass es das gibt, ne? Also es ist ein bisschen schwierig. Nee, Scherz beiseite. Tatsächlich, ja, kann man mal machen. Muss ich unserem Vorstand sagen, wir sollen den Bielefeldern auf die Füße treten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo das Problem in dieser Kette liegt, aber es gibt bestimmt eins. Ich habe eine Frage an NRW, an dich. Ihr macht das ja richtig gigantisch mit der Vernetzung von den Kommunalpolitikern. Gibt es auch Anfragen von anderen LVs an euch, dass man vielleicht das kopiert? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch woanders gut umgesetzt werden könnte. Nee, gibt es nicht. Ich glaube auch tatsächlich, dass das nur deswegen so gigantisch möglich war, weil es eine Fraktionsveranstaltung war. Und ich glaube nicht, dass die Fraktion das finanziell hinkriegen würde. weil sie es nicht darf, nicht weil sie es nicht will. Wenn aber tatsächlich der Bedarf da besteht, müsstest du dich mal mit den Leuten da auseinandersetzen. Der Toso hat das organisiert, weil der macht ja Kommunalpolitik im Landtag, also ist im entsprechenden Ausschuss. Wenn dann der Bedarf besteht, ob man eventuell Abgeordnete irgendwie dafür gewinnen kann, so eine Veranstaltung im anderen Bundesland zu machen. Warum eigentlich nicht? Klappt vielleicht nicht in allen Bereichen, aber in einigen könnte das durchaus hinhauen. Frag den Toso einfach mal. Liegt das nicht auch daran, dass ihr neben der aktiven Landtagsfraktion auch noch die PIKO habt, die sich ja da auch engagiert in dem Bereich? Die PIKO hatte damit aber nichts zu tun, also gar nichts. Dieses Mal, aber ich weiß, dass ich mal da war, ich glaube in Dortmund oder wo das war, da war ein Mandatsträgertreffen von der PIKO organisiert, das war auch nicht verkehrt. Versuch's mit Salbei, Thomas. Ja, das ist Job der PIKO. Was die PIKO aber sonst macht, weiß ich nicht, weil ich keine Kommunalpolitik mache. Ich war da halt nur, weil wegen Landtag und Vernetzung. Mir ist noch gerade eingefallen, wenn ich schon mal dabei bin, wenn die LVs das an die KVs weitergeben, plant doch, man kann auch Veranstaltungen planen, wie andere Parteien das machen. Man muss nicht immer alles neu erfinden. Das heißt, du nimmst jemanden, machst irgendwo eine Halle für 20, 30 Euro oder was weiß ich, was die kosten, und machst dort eine Veranstaltung, wie jetzt zum Beispiel Frankfurt einen BGE-Tag. Wenn wir das häufiger machen würden und dann auch noch Redner dazu einladen oder Diskussionsleute, so kommen wir am besten nach außen raus. Mal so als Idee. Wer das aufnehmen will, gerne. Und wenn ihr den Bufo oder irgendwelche Abgeordnete oder irgendwen anders haben wollt, dann ladet uns halt auch rechtzeitig ein. Also ich gehe nicht irgendwie 3 Tage vorher, dass ich angerufen werde. Das schaffe ich nicht. Aber auch die Kollegen nicht. Macht da wirklich Aktion. Das ist die Möglichkeit, gerade nicht nur vor Wahlkämpfen, sondern allgemein, dass man da Veranstaltungen macht und zu dem Bürger wieder rausgeht, dass man sieht, dass wir da sind. Sorry, Klaus. Kein Problem, ich höre zum Thema. Gut, noch Frage an den NRW. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann wären wir mit der Podcast durch und kämen jetzt zu dem Thema Beauftragte. Als erster Bruno, jetzt bist du dran. Jo, hi, grüß euch. Ja, also was gibt's? Bisschen was Neues. Ich war jetzt am 7.3. in Mannheim, in der Uni Mannheim. Da gibt's dieses Mannheim-Forum, sehr hoch besetzt. Ihr könnt da mal auf die Webseite gucken. Da waren Politiker aus allen Bereichen da, Philosophen wie Sloterdijk und viele andere auch. Und ich war auf dem Urheberrechtspodium, wo so diverse Fragestellungen, die so den kulturellen Bereich betreffen, diskutiert worden. Gemeinsam mit mir auf dem Podium war eben der Präsident des Europäischen Bibliotheksverbandes, EBLIDA, und dann noch der Schauspielintendant des Nationaltheaters Mannheim. Die GEMA war auch eingeladen, aber als sie gehört hatte, dass ich da bin, sind sie spontan, haben sie abgesagt mit der Begründung, da ist ja der Bruno Kramm auf dem Podium, hat mich irgendwie gefreut. So Angst haben die schon, finde ich schön. War auf alle Fälle sehr, sehr interessant und hat uns viele Punkte gebracht, weil hinterher war auch noch viel Journalistendiskussion und irgendwie habe ich so den Eindruck, dass nach der großen Welle, wo ja vor allem Großverleger besonders auf Piraten geschossen haben, dann über ihre Printmedien immer vom Untergang des Abendlandes gesprochen hat, den die Piraten mit ihrer Kopiererei machen würden, dass das verflogen ist, sondern dass man durchaus die Ideen, die grundsätzlich in unserer Urheberrechtsreform drinstecken, alle als sehr gut befindet. Und über den Klee wurde übrigens von allen Anwesenden die Arbeit von unserer Europaabgeordneten Julia Reda gelobt, also vor allem der Präsident dieses Europäischen Bibliotheksverbandes war sehr begeistert von ihren Vorschlägen zur Urheberrechtsreform. So gesehen, auch wenn es bei uns intern einige Piraten gibt, die der Meinung sind, sie hätte da nicht vollumfänglich genug unser Programm realisiert. Es kommt zumindest sehr gut an, was sie da tut, und ich finde, das sollten wir auch mal honorieren in Form von Julia mal ein bisschen öfter so ein bisschen auch vor uns hertragen. Wir haben nicht so wahnsinnig viele erfolgreiche Themen und Leute, als dass wir wirklich glücklich sein sollten, dass wir ein paar Leute haben, die, wenn sie dann noch dazu Einzelkämpfer sind wie Julia im Europaparlament, dann so eine tolle Arbeit machen, dass wir das dann auch featuren. Das natürlich das Ganze immer, wenn du im Parlament arbeitest, ein Kompromiss gegenüber dem eigenen Programm ist keine Frage, dass man natürlich noch weitergehen kann bei einer Urheberrechtsreform. Darüber wurde aber auch, denke ich, schon viel diskutiert in den eigenen Reihen. Dann Schluss mit dem Urheberrecht. TTIP am 9.4. ist großes Treffen mit dem Präsidenten, dem Vorsitzenden des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, in Berlin. Ich habe das ist schon sehr, sehr lange vorbereitet. Da gibt es eine breite Agenda von Punkten, die besprochen wird. Geht natürlich einmal sehr Berlin-spezifisch auch um Berlin-kulturpolitische Aspekte, die bei uns im Vorstand und auch gemeinsam mit unseren Kulturbeauftragten in Berlin durchgesprochen wurden. Dann aber natürlich auch bezogen auf die offene Liste, die ja in Berlin für die nächste für die nächste Abgeordnetenhauswahl eben angestrebt wird, die unsere Mitglieder ja gemeinsam beschlossen haben. Da wollen wir natürlich den Kulturverbänden auch eine Möglichkeit geben, sich eben zu etablieren und da vielleicht Ideen oder interessante Bündnispartner einzubringen. Und dann zu guter Letzt natürlich wesentlich, am 21. Mai ist Tag der kulturellen Vielfalt und der wird aber umgewidmet vom Kulturrat zum Aktionstag gegen TTIP, CETA und TISA. Und natürlich werden wir da am 9.4. eben auch drüber sprechen, was man an gemeinsamen Aktionen machen könnte hinsichtlich TTIP. Ich werde dann das nächste Mal berichten, wenn dieses Treffen war. Dann habe ich jetzt am 17.3., ich hatte eine Petition im Jahre 2013 beim Europäischen Parlament eingegeben, als TTIP doch relativ frisch war, und eben drum gebeten, kurz zusammengefasst, ich fordere das Europäische Parlament auf, für eine umfassende Transparenz und Nachvollziehbarkeit sämtlicher Verhandlungen zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP Sorge zu tragen. Das betrifft die umfängliche Einsicht in alle Anträge und Papiere der Delegation und ein breites zivilgesellschaftliches Beteiligungsverfahren der Bürger Europas. Solange diese Forderungen nicht gewährleistet werden, setzt sich das Parlament gegen weitere Verhandlungen des Abkommens ein. Das war meine Petition, die ich 2013 eingereicht hat. Die hat es geschafft. Ich werde jetzt vor dem Petitionsausschuss angehört am 17.3., das ist also nächste Woche in Brüssel. Und ich hoffe, dass wir das medial gut ausschlachten können, weil A, dokumentiert es natürlich zum ersten schon mal, dass die Piraten bereits 2013 sehr aktiv gegen TTIP gekämpft haben, wo es sonst niemand bisher auf dem Schirm hatte. Und zweitens gibt es uns natürlich auch die Möglichkeit, hier dann nochmal, und das werde ich dann einen 5 Minuten Redebeitrag, die ich dort habe, nochmal versuchen, auch klar zu skizzieren, inwieweit diese Befürchtungen, die wir ja damals hatten, die damals ja nur Befürchtungen waren, weil man eben so wenig wusste, doch alle letztendlich eintreten und dass jetzt Schluss sein muss beim Europäischen Parlament mit dieser Zauderhaltung, sondern wenn sie wirklich die Vertreter der Bürger Europas sind, dass sie sich jetzt massiv dagegen stellen müssen. Dafür werde ich natürlich plädieren und ich hoffe, dass wir das natürlich medial ganz gut nutzen können. So viel dazu. Danke, Bruno. Frage an Bruno? Scheinbar keine. Ich habe bei Fragen, und zwar die eine Frage, du bist ja auch LAFO Berlin. Magst du dazu auch noch, was sagen, weil der Bolle gerade keine Zeit hat? Zum anderen finde ich das ja klasse, was die Julia macht in Europa. Aber es gab ja Unstimmigkeiten, du bist ja der Urheberrechtsspezialist, die Unstimmigkeiten von Amelia, die war ja recht sauer. Keine Ahnung, wie ich es jetzt formulieren soll. Ich sage es jetzt mal sauer, ohne jetzt da drauf einzugehen. Was habe ich davon zu halten? Also, das Ganze hat, glaube ich, noch ein paar andere Dimensionen. Das natürlich rein fachlich, wenn man jetzt die Vorlage von Julia nimmt und vergleicht mit dem, was wir programmatisch umfänglich fordern, als Piratenpartei in der Urheberrechtsreform, sie noch einige Punkte gar nicht angesprochen hat, wie einmal die Verkürzung der Schutzfristen und dann natürlich auch die Reform der Verwertungsgesellschaften. Was die Reform der Verwertungsgesellschaften betrifft, was auch ganz viel mit unserer Klage als Piratenpartei gegen die GEMA zu tun hat, das wird Julia in dem nächsten Anlauf in Angriff nehmen, weil sie wollte natürlich auch nicht alles auf einmal verpulvern. Was ansonsten die bisherigen Positionen von ihr betrifft, hat sie natürlich versucht, in gemeinsamer Arbeit mit Juristen eine Formulierung unseres Programms zu finden, die zumindestens dann diskutiert wird und nicht von vornherein in der Luft zerrissen wird. Ich will damit sagen, wenn das Max-Planck-Institut für Immaterialgüterforschung, das ist so die wichtigste Institution, wenn es eben um Immaterialgüterrechte geht, was die sagen, ist letztlich wissenschaftliche fundierte Grundaussage. Was die sagen, ist so quasi wie das Amen in der Kirche. Und die haben das Papier von der Julia gelobt, genauso wie Experten wie der Dobusch, der auch Recht auf Remix proklamiert, für Netzpolitik arbeitet. So gesehen hat sie doch sehr, sehr viel erreicht. Natürlich gegenüber unserem Programm gibt es noch ein paar Dinge, die nicht vollumfänglich von ihr so umgesetzt wurden, aber auch momentan gerade vor allem als Einzelkämpferin nicht machbar sind. Was die Kritik von Amelia betrifft, glaube ich, und das war das größte Problem, die war so emotional formuliert und so gespickt von persönlicher Bösartigkeit will ich jetzt nicht sagen, aber so polemisch, dass sie letztendlich dadurch auch ganz, ganz viel an ihrer Zielführung verloren hat dabei, weil die Punkte, die sie Julia vorgehalten hatte, doch im Großen und Ganzen ja zwar teilweise stimmen, aber vollkommen überzogen sind. Und dann gegen Ende diese Kritik von wegen, dass die Piraten da ja überhaupt keine Piratin jetzt mehr im Parlament sitzen haben, das ist total falsch. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass da eine gewisse Verbittertheit auch da ist, dass Amelia jetzt eben nicht mehr im Parlament ist und auch die Mitarbeiter von Amelia, ich denke, da gab es auch bestimmte Hoffnungen, dass die dann teilweise übernommen werden. Und die Julia hat natürlich einen eigenen Stab neuer Mitarbeiter etabliert, die ich aber, wie ich finde, alle einen sehr, sehr guten Job machen. So gesehen ist diese Kritik für mich nicht so nachvollziehbar und wir sollten wirklich Julia unterstützen. Natürlich, du hast vollkommen recht und deswegen sollten wir da vielleicht auch mal einen großen Mumble machen. Was so die Hardcore-Urheberrechtler innerhalb der Piratenpartei betrifft, die sind natürlich nicht ganz hundertprozentig zufrieden, aber ich denke, jede junge Partei musste lernen, ab dem Moment, wo sie dann in die Parlamente geht, dass parlamentarisches Arbeiten eben auch bedeutet, auf Kompromisspositionen hinzuarbeiten, damit überhaupt die eigenen Positionen wahrgenommen werden und nicht von vornherein als total unsinnig verrufen werden. Und das ist genau die große Stärke von Julia. Sie hat unsere Themen im Urheberrecht auf ein Podium gestellt, wo keiner sagt, aje, die Piraten, oh mein Gott, was die wieder fordern, sondern sie hat hier ein Papier geschrieben, neben dem ein Oettinger ein bisschen wie der dumme Deudi dasteht. Danke, Bruno. Frage? Jo. Durch den Besuch der Kanzlerin in Japan habe ich das erste Mal davon gehört, dass es auch ein japanisch-europäisches Freihandelsabkommen geben soll. Weißt du da mehr drüber und müsste das vielleicht in die Reihe von TTIP und CETA mit einsortiert werden? Also generell musst du alle Freihandelsabkommen in dieselbe Riege einordnen, weil die nicht alle aus einer Zeit stammen, wo Verhandlungen immer hinter verschlossenen Türen waren, wo Konzerne Verhandlungen geleitet haben, dagegen aber nationale Parlamente relativ wenig Möglichkeiten hatten, mitzusprechen, weil es eben halt auch um den Außenwirtschaftsbereich ging. So gesehen, ja, den Bereich gibt's. Es gibt auch einige europäische, asiatische Freihandelsabkommen. Da zählt sicher das auch dazu, genauso wie es auch das Trans-Pacific Partnership gibt. Das ist so quasi die Blaupause gewesen, um zu sehen, wie weit man zum Beispiel im Bereich E-Commerce und Datenschutz gehen kann, auch hinsichtlich eines TTIPs und eines zukünftigen TISAs. Und wenn man sich mal überlegt, dass quasi, wenn man jetzt mal von Europa aus oder von Amerika aus quasi sieht, dass mit TTIP der ganze transatlantische Bereich abgedeckt wird und damit TPP, der ganze transpazifische Bereich, also quasi alle asiatischen Staaten sowie Australien, dann wird schon vollkommen klar, dass hier schon diese Hegemonie westlich nördlicher Industrienationen versucht wird, mit diesen beiden Abkommen vollumfänglich abzudecken. Und das Trans-Pacific Partnership wurde ja schon vor circa eineinhalb oder zwei Jahren von WikiLeaks veröffentlicht und hat dann eben gerade auch die großen Problempunkte gezeigt im Bereich E-Commerce, wo eben der freie Datenfluss zu großen amerikanischen Konzernen immer gewährleistet sein muss, der uns natürlich auch bei TTIP große Sorgen bereitet. Okay, danke. Dankeschön. Noch weitere Frage an Bruno? Also ich würde nur noch gern eine Sache kurz in den Raum werfen. Also Christos, ich wäre euch da auch sehr dankbar, wenn ihr diese Geschichte am 17.03., weil wir da eben mal wieder auch die Möglichkeit haben, medial bisschen zu punkten, gerade wegen dieser Petition, die eben aus dem Jahr 2013 stammt, wo sich noch keiner mit groß befasst hat, wo wir Piraten ja noch nicht einmal dieses Europawahlprogramm verabschiedet hatten, wo wir dann eben ja dieses Programm des Bündnisses TTIP unverhandelbar ins Europawahlprogramm übernommen hatten. Also das war quasi schon weit davor, wo wir quasi Kritik schon geäußert haben, dass wir das natürlich versuchen, dann auch ein bisschen für uns jetzt auch mal zu nutzen, weil es uns eh so schwer fällt, bei diesem Thema im öffentlichen Fokus zu gelangen, weil natürlich die ganzen NGOs wie Compact schon eine sehr gute Arbeit machen und da die Piraten immer wieder ein bisschen hinten überfallen. Was war jetzt dein genauer Wunsch am 13. zu machen? Na, mein genauer Wunsch ist, also kein Wunsch, ich habe am 17.03. eben vor dem Petitionsausschuss, das ist dasselbe wie der Petitionsausschuss vom Deutschen Bundestag, gibt es auch vom Europäischen Parlament einen Petitionsausschuss, wo ich eben diese Petition vorstellen darf und dann eben auch noch eine Rede dazu halten darf und dann darüber befunden wird. Und das wird natürlich in den Medien stattfinden, vorausgesetzt, dass wir das Ganze auch ein bisschen bespielen. Magst du da eine PM schreiben mit Anita oder wir zusammen? Mir ist es egal, Bruno. Mal auf jeden Fall machen, also ein PM-Text wird's da so geben, weil wir werden das natürlich auch in Berlin so als Landesvorstand natürlich versuchen, überall auch Stories zu kriegen. Wir haben mit der Morgenpost schon gesprochen, die wird dazu ein großes Interview machen. Wir werden überall schauen, das unterzubringen, auch bei unseren Peer-Groups. Aber die Frage ist halt, wahrscheinlich macht Sinn, dass Anita auch im Vorfeld versucht halt viele ihrer Bundespressekontakte drauf anzusprechen, so von wegen, ey, schaut mal her, Petition der Piraten bereits aus dem Jahr 2013 wird jetzt verhandelt, ist eine große Sache, weil sie letztendlich Dinge auf den Punkt bringt, die vielen erst heute in ihrer wirklichen Tragweite bewusst werden. Also wäre klasse, wenn du dich mit Anita zusammenstellst, oder ich, das ist halt Weltklasse. Zum anderen, Berlin, ist da was, irgendwas Besonderes, was wir wissen müssen? Naja, wir sind, ansonsten, ich kann natürlich jetzt nicht, ich möchte mal ungern unseren Polge-F übergehen, der wahrscheinlich heute auch wieder arbeiten muss und deswegen nicht kommen konnte. Aber nichtsdestotrotz, was ich sagen kann zu Berlin, ist, die Bündnisarbeiten laufen unter Hochdruck. Es gibt mittlerweile diverse Arbeitsgruppen, die einmal Satzungsbereich, wie Organisationsbereich, wie programmatischen Bereich diskutieren. Es gibt ein großes, großes, breites Bündnis von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die so ihr generelles Interesse bekundet haben. Das sind momentan laut meiner Liste über 50, was eine ganz schöne Menge ist. Also diese Idee, dieses Bottleneck der demokratischen Teilhabe zu öffnen, zu sagen, klassische Parteienpolitik ist von Arsch, uns geht es vielmehr darum, dass die Bürger sich unmittelbar politisch einbringen können über eben ihr zivilgesellschaftliches Engagement und dann eben auch über so eine offene Liste, scheint große Begeisterung zu finden. Und wir haben jetzt dieses Wochenende unser nächstes Bündnistreffen und wir werden dann bestimmt auch demnächst in einem größeren Stil darüber berichten. Ich habe nur eine Nachfrage zu Berlin. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben ja schon mit der Timeline angefangen, mit der Wahl. Seid ihr auch schon soweit oder fangt ihr demnächst an? Das hat natürlich jetzt viel mit, also für uns ist natürlich die Wahl, weil unsere Mitglieder uns auf der LMV drauf eingestimmt haben, hör zu, lieber Landesvorstand, wir wollen diese offene Liste haben. Bedeutet das natürlich für uns, dass wir jetzt gucken müssen, wie weit bis wann dieses Bündnis letztendlich schon mal so artikuliert ist, als dass man sagen kann, okay, damit zieht man gemeinsam in die Wahl. Das heißt, wir haben uns jetzt vorgenommen, in den nächsten Wochen einen klaren Fahrplan zu haben, dass wir dann doch relativ zügig auch mit der Wahlplanung loslegen können. Aber vorher macht es natürlich keinen Sinn, wenn man gerade eben so ein sehr, sehr exotisches, neues Modell hat, mit dem man sich zur Wahl stellen möchte. Gut, danke Bruno. Dann würde man... Dürfte ich noch eine Nachfrage stellen? Ja. Wie sieht das mit den Finanzen so in Berlin aus für den Wahlkampf? Da hatte dein Vorgänger ja, glaube ich, mal ausgelobt, 1 Million Euro einzusammeln. Ich weiß nicht, ja, wie groß da die Erfolgsaussichten sind, das zu schaffen, war sicher auch etwas utopisch. Wie seid ihr da so davor? Also da muss ich dir sagen, ich bin heilfroh, dass ich so einen unglaublich guten Schatzmeister, den Harry Hensler, habe, dass ich mir keinerlei Gedanken machen muss, weil dieser Bereich Schatzmeisterei ist wirklich nicht so mein Zuhause. Ich denke, dass der Harry jetzt gerade auch einen neuen Finanzplan aufgestellt hat, der jetzt gerade auch heftig diskutiert wird, und der wird dann sehr bald vorgestellt und da werden dann alle Zahlen drin sein, und ich bin hundertprozentig sicher, dass Harry stolz sein wird wie Oscar und dann natürlich auch sehr gerne darüber dann direkt diskutiert, aber ich habe von Finanzen keinen Plan. Ich bin auch in meinem privaten Leben und in meinem geschäftlichen Leben Künstler und lebe sehr gut von der Kunst, muss aber sagen, dass ich ein lausiger Buchhalter bin. Alles klar, danke dir. Danke. Uno. Dann würden wir jetzt nach dieser abschließenden Frage zur Sozialpolitik kommen. Gernot, der scheint nicht da zu sein. Da steht auch was drin, also der BGE-Thematag. Das ist ja in Hessen gerade vorhin schon angesprochen. Dann würde ich weitergehen zur Gesundheit. Wolf. Ja, ich bin nicht so wortgewaltig wie Bruno. Ich habe reingeschrieben, was reinzuschreiben war. Und wenn Fragen sind, beantworte ich die gerne. Gut, dann, ich weiß nicht, ob ich mal Gläser habe, irgendwelche Frage an die an Themenbeauftragte Gesundheit, scheint nicht der Fall zu sein, denn wäre Umwelt, Bernd Schreiner, Bernd ist für heute, soweit ich weiß, entschuldigt. Dann gehen wir mal zur Energiepolitik, das wäre Michael. Ja, ich versuche es kurz zu machen. Ich habe als ersten Satz jetzt nochmal nachträglich reingeschrieben. Hauptpunkt bei uns in der Energiepolitik ist einfach die mangelnde Transparenz. Das habe ich jetzt bewusst nochmal hervorgehoben, weil in der Liste vom Treffen in Kassel habe ich Transparenz entweder übersehen oder nicht gefunden. Ich denke, wir werden uns dann nachher nochmal drüber unterhalten. So, also das ist der Kern, warum die Energiepolitik nicht ordentlich funktioniert. Konkret hatte ich ja schon erwähnt, dass wir eine Stellungnahme zum Grünbuch der Bundesregierung veröffentlicht haben oder eingereicht haben. Die ist jetzt auch öffentlich. Der Link steht drin. Grünbuch heißt Planung Strommarkt für die Zukunft. Öffentliche Konsultationen. Es haben sehr viele Organisationen teilgenommen. Wir analysieren das auch gerade. Und aus der öffentlichen Konsultation und den 60 Seiten Grünbuch der Bundesregierung soll ein Weißbuch entstehen. Wir würden gerne und haben damit auch mit der Arbeit im Prinzip angefangen, ein Orangebuch Energiepolitik herausgeben, weil unsere Stellungnahme sich weitgehend auf die Programme halt bezogen hat, Bundestagswahlprogramm, Europawahlprogramm, und wir in diesem Orangebuch noch darüber hinausgehen, Perspektiven, Probleme aufzeigen können. Mal schauen, ich hoffe, dass wir das bis Mai dann auch hinbekommen. Ja, ansonsten ist die Südlink-Trasse ja zunehmend im Gespräch. Bei uns hier in Niedersachsen gibt's jetzt täglich eine Woche lang in dem Regionallandesprogramm Hallo Niedersachsen jeweils einen kurzen Bericht täglich. Heute war der zweite, läuft die ganze Woche. Ich habe mal den Link reingestellt. Mal schauen, was da noch gebracht wird. Bisher war es nicht so informativ für mich. Allerdings ist diese Südlink-Trasse auch Thema der Tagung am Donnerstag, Boden- und Energiewende, hier bei uns im Elbeck in Hannover, zu der ich auch fahre, an der ich teilnehme. Da bin ich gespannt, was ich höre und was man dann auch so vielleicht zwischen den Vorträgen beim Mittagstisch oder im Gespräch nochmal dazu erfährt. Dann weiß ich nicht genau, ob ich in dieser Runde schon auf die Problematik Intransparenz Windkraft an Land Ausbau eingegangen bin. Ich habe es nochmal kurz geschrieben. Also zum einen gibt es relativ aktuell in zwei Gemeinden im Landkreis massiven Gegenwind gegen einen weiteren Ausbau hier in Ostfriesland oder im Landkreis Aurich, der sowieso schon ungefähr das Dreifache an Leistung stehen hat, was im Landesraumordnungsprogramm, im aktuellen Entwurf der Landesregierung steht. So, also hier hat sich sozusagen der Wind gedreht. Immer mehr Gemeinden sind gegen einen weiteren Ausbau, weil damit eben auch Probleme verbunden sind. Und was jetzt herausgekommen ist in den letzten Wochen, ist eben, und deswegen auch Transparenz, ist eigentlich aus meiner Sicht eines der entscheidenden Themen bei uns in der Partei. Der Landkreis steht in der Verpflichtung an, in Anlehnung an das Landesraumordnungsprogramm auch eine regionale Raumplanung zu machen. Das ist über 10 Jahre nicht passiert. Es gab Hinweis, man hätte eben keinen Mitarbeiter gehabt, der das hätte machen können. Man hat fleißig Windparks genehmigt. In einem Fall ist der Landkreis beteiligt an dem Windpark, war auch Genehmigungsbehörde, Planungsbehörde, Aufsicht und Beschwerdebehörde, was natürlich überhaupt nicht geht. Und inzwischen gibt es auch eine Anfrage einer Bürgerinitiative bei der Staatskanzlei in Hannover, was denn bitteschön hier gelaufen ist und wie so etwas sein kann. Du, Fragen? Fragen an Michael? Scheint nicht der Fall. Michael, falls du es übersehen hast, ansonsten hat er noch im Chat mit zu einem Thema gesagt, das wird auch, ist auch Thema in der nächsten Plenarsitzung in Schleswig-Holstein. Ja, aber Solzken übersehe ich natürlich nie. Danke. Ich habe eine Frage. Ja, gerne. Ich habe das schon, bei der kurzen Tonkonferenz versucht, ausfindig zu machen. Euer PDF, das ihr verlinkt, wäre es möglich, das Ding irgendwie als, normale Inhalt auf piratenpartei.de als Beitrag dort zu verlinken, weil so ein PDF, das findet nur ihr wieder. Warum ist es auf bmbdi.de verlinkt und gibt es dazu eine Pressemitteilung, die dann auf piratenpartei.de verlinkt wird oder irgendwie, dass man sieht, dass es euch gibt? Ja, ich glaube, wir hatten uns bei der Koordinatorenkonferenz auch schon kurz unterhalten. Also zum einen auf unserer Website der AG Energiepolitik wird es natürlich verlinkt. Ich müsste gucken, ob es schon verlinkt wurde. Die ist aber ja noch im Aufbau begriffen. Was die Bundeswebsite angeht, weiß ich nicht. Da wäre Dirk dann zuständig. Und PMs, ja natürlich, wir haben da ja ein, zwei interessante, aus unserer Sicht interessante Ansätze drin, die wir auch über eine PM weiter bekannt machen wollen. Ich würde das aber gerne nächsten Dienstag in unserer nächsten AG-Sitzung kurz inhaltlich mit den anderen vorbesprechen und dann setze ich mich mit Anita in Verbindung, weil auf den Tag kommt es jetzt aus meiner Sicht bei dieser PM nicht an. Nee, ist generell die Frage, ob ihr überhaupt wollt, dass das jemand mitbekommt. Darum geht es mir. Naja, das war ja eine rhetorische Frage. Ja, aber es weiß halt kein Mensch außer euch. Mensch. Ja, aber da... wenn der Eindruck bei dir entstanden ist, dann ist er völlig falsch. Wir machen uns permanent darüber Gedanken, wie wir das weiter kommunizieren. Und zum Beispiel hat Anita von uns einen umfangreichen energiepolitischen Verteiler bekommen, den sie schon genutzt hat, um auf diese Stellungnahme hinzuweisen. Ja, okay, ich glaube, ich meinte das mit dem Internet und online, aber ich ziehe meine Frage wieder zurück. Entschuldigung. Gut, weitere Frage? Scheint nicht der Fall zu sein, dann kämen wir zur Landwirtschaft, Birgit, aber HKT sehe ich nicht. Dann wäre jetzt Asylpolitik dran. Leonie. Hallo. Bei uns läuft es in der AG wieder neu an. Wir haben ja neue Koordinatoren. Wir haben auch gleich was zum Mitmachen für alle. Und zwar sind vom 16. bis zum 29. März jetzt mal wieder die internationalen Wochen gegen Rassismus. Die finden halt statt rund um den Welttag gegen Rassismus. Das ist der 21.3. Und im Pad findet ihr in Zeile 300 den Link dazu. Und das für uns Interessante ist eigentlich, dass die auch ein Veranstaltungsportal online angelegt haben, wo erfahrungsgemäß sehr viele interessante Aktionen drin landen, also von städtischen Akteuren, von NGOs, von Schulen, Kirchengemeinden, was auch immer. Und wenn es also irgendein KV oder sogar ein LV schafft, da was Interessantes auf die Beine zu stellen, ist da auf jeden Fall ein Publikum, was das ortsnah auch erfährt und dann vielleicht ein bisschen mit Piraten in Kontakt kommt. Von daher möchten wir euch aus der AG heraus herzlich ermuntern, da irgendwelche Aktionen zuzumachen, wenn ihr das hinkriegt. Man muss das nicht am 21. machen, das sollte irgendwie in einem Zeitraum 16. bis 29. liegen, optimalerweise. Ist letztes Mal, glaube ich, auch ein bisschen drüber hinaus ausgeufert, aber da kann man eigentlich kreativ werden und ist sicher ganz gut, auch als Chance, um vor Ort mal ein bisschen mehr in Kontakt zu kommen mit Akteuren, die da eh schon was machen. Ja, dann im Moment thematisch beschäftigt sich die AG weiter mit den Einwanderungsgesetzmodellen. Das läuft noch ein bisschen zögernd jetzt, aber ja, so ist das dem. Und die Fraktionen aus Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sind in den Landtagen an dem Thema Abschiebehaft dran. Da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass wir da vielleicht was Gemeinsames hinkriegen, also das im Bund nochmal zu thematisieren. Aber das ist im Moment so der Stand der Dinge. Am 1. Mai haben wir vielerorts ja wieder Nazi-Aufmärsche und so, die ja dann auch eher dafür sind, in unserem Bereich nicht so viel humanitäres Zeug zu machen und so weiter und so weiter. Und an den schlimmsten Orten wollten wir dann ein bisschen auf jeden Fall zur Unterstützung der Gegendemos aufrufen und hören uns da auf der Mailingliste im Moment auch um, was lokal so die Brennpunkte sind. Irgendwelche Fragen? Ich habe nur die Frage zu den, ich habe dir ein paar Statistiken rübergeschickt wegen OEC, also hier zu Griechenland. Hat das was gebracht oder ist das eher so uninteressant für dich gewesen? Ehrlich gesagt habe ich da jetzt noch nicht wirklich die Zeit gehabt, mich groß reinzuknien. Ist ja jetzt auch nicht direkt unser Themenbereich für die AG und deshalb liegt das so auf dem Stapel. Wenn ich mal wieder ein bisschen Zeit habe, dann könnte ich daraus vielleicht was Interessantes machen. Ich war auch eigentlich mehr auf der Suche nach Piraten oder AGs, die sich da schon mit beschäftigen, wo man vielleicht mal sich kurz schließen kann. Aber sah auf jeden Fall interessant aus und ist, wie gesagt, auf dem Stapel. Da kann man dann nochmal reingucken, wenn man Zeit dafür hat. Okay, danke dir für deine Arbeit. Danke fürs Schicken. Danke, Leonie. Nur kleine Zusatz, Leonie. Beobachtet ihr unter anderem ja Thüringen, weil Einzelländer, die ist jetzt Rot-Rot-Grün, diesen Abschiebestopp bis März verfügt hat, die Regierung. Da ist mittlerweile, also in Thüringen zur Information, hat jetzt die AfD eine Klage dagegen eingereicht. Danke für den Hinweis. Wäre natürlich auch cool, wenn Thüringen da direkt was zu machen könnte, aber ich werde es auch in die nächste AG-Sitzung mal geben. Dann kann man ja mal gucken, wie es in den anderen Ländern so aussieht. Gut, danke. Dann noch Frage an Leonie? Scheint nicht der Fall. Dann kommen wir zu Kultur und Medien. Da ist nichts drin. Datenschutz, Patrick Dreyer. Auch nichts. Dann NSA-Skandal, Zombie. Ja, hallo. Wie immer üblich, es gibt die NSA-Skandal geht weiter, Leaks setzen sich fort. Es gab heute eine interessante Enthüllung zu Apple, und zwar, dass die CIA eben da dran ist, sich auf Apple-Geräte auch einzuschießen. Ich habe das in Zahl 316 verlinkt. Die nächste Sitzung vom Untersuchungsausschuss ist übernächste Woche und dort werden weitere BND-Zeugen vernommen. Also alles wie gehabt. Fragen dazu? Wird es zur nächsten NSA-Untersuchungsausschuss auch wieder einen schönen kleinen Bericht geben, den man dann anderweitig verlinken kann? Ja, es gibt eigentlich bei jedem Ausschuss einen Bericht, ne? Manchmal sehr schwer zu finden. Auf Netzpolitik gibt es von jedem Ausschuss halt einen Bericht. Netzpolitik hat ja immer mehrere Leute vor Ort und die haben letztes Mal auch eine gute Zusammenfassung geschrieben. Und da kann man das halt auch verfolgen. Von mir selber wird es da mal keinen Bericht geben, weil ich auch nicht vor Ort bin. Ja, also ich könnte höchstens das, was Netzpolitik schreibt, halt nochmal schreiben. Okay, danke. Danke, Jens. Noch Frage? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir zu Querate. Michael Melter. Nicht anwesend, obwohl da wahrscheinlich noch Frage aufgekommen wäre. Dann Bildung, Forschung und Wissenschaft. Michael. Ja, ich kann es ganz kurz machen. Das Übliche steht im Pad. Ich habe im Moment so einige Baustellen. Das wäre einmal zu gucken, was in den anderen Bereichen, und da hatte ich ja letzte Woche schon mit den anderen Themenbeauftragten eine E-Mail ausgetauscht, an Verbindung zum Bereich Bildung sind. Ich werde jetzt über die einzelnen AGs tingeln, um zu sehen, was forschungswissenschaftspolitisch in den einzelnen AG noch ja, an Themen anliegt, sei es Energiepolitik, was Atomforschung angeht, sei es Landwirtschaft, was Genforschung und so weiter angeht, sei es Gesundheitspolitik, das liegt jetzt die nächste Zeit an. Und ich bin ein bisschen eingespannt in unseren Wahlkampf, weil wir haben in gut einem Monat hier Landratswahl und da meinen eigenen Kandidaten. Und da bin ich auch noch ein bisschen mit drin. Ansonsten Routineaufgaben und die AG läuft. Uns fehlen halt nur Leute, die mitarbeiten. Gut, danke Michael. Frage an Michael? Scheint nicht der Fall zu sein. Und dann habe ich auch gesehen, Immerbär. Michael, Querate ist gerade online gekommen. Guten Abend, Michael. Guten Abend. Klaus, ich habe doch nur eine kurze Frage an Michael. Ja. Und zwar unabhängig von der AG. Du hast ja rundgemailt, dass du ein Realtime-Treffen der Themenbeauftragten gut fändest. Wie waren da die Rückläufe? Es haben sich nur 3 oder 4 Mann gemeldet, die alle gesagt haben, würden wir gerne machen. Wir hatten das letzte Woche ja schon besprochen. Ich bin da gerade dran, erstmal ein Mumble-Treffen zu organisieren, weil ein Realtime-Treffen ist ja auch ein zeitlicher und finanzieller Aufwand. Ein Realtime-Treffen würde ich vorschlagen, machen wir beim nächsten Bundesparteitag, dass wir uns eine Stunde Zeit nehmen und uns am Rande dann zusammensetzen, weil ich gehe mal davon aus, dass wir alle da sind. Das würde auch legitimieren. Ansonsten können wir das auch, die Sachen, die zu besprechen sind, in einem Mumble-Treffen machen. Da bin ich aber auch dran. Das ist auch so eine Baustelle, wo ich noch bin. Ich bin nur letzte Woche und angeschlagen gewesen, gesundheitlich. Deswegen habe ich nicht so viel machen können. Ja, ich war letzte Woche, meine ich, nicht da. Aber vielen Dank, dass du dich darum kümmerst. Frage dazu. Also, wollt ihr Themenbeauftragte das alleine machen oder soll einer von uns dabei sein, von dem PolGF? Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn PolGF dabei wäre bei dem Treffen. Ich frage da nur ganz höflich. Es wäre schon nicht schlecht. Okay. Also ich finde das eine gute Idee, beim nächsten Bundesparteitag dann halt uns da zu treffen, aber auch außerhalb desselben finde ich es auch gut, so ein Real-Life-Treffen mal zu machen, um dann halt auch mit ein paar Sachen dann halt möglicherweise auch in die Tiefe zu gehen und Strukturen abzusprechen, beziehungsweise so auch einfach mal sich kennenzulernen, um dann halt auch vielleicht auch gemeinsam Dinge zu stemmen. Ja, also wo ich jetzt zum Beispiel aktuell dran bin, ist die Mailingliste. Es gibt eine Mailingliste für Themenbeauftragten, die wird aber noch vom Johannes Ponada gepflegt. Da bin ich gerade dabei, die zu entrümpeln zu lassen und eventuell umzuschreiben, dass das ein anderer übernimmt, damit wir da wieder mal kommunizieren können. Also das sind so Sachen, die im Hintergrund laufen. Da werde ich euch aber informieren, sobald es anliegt. Gut. Noch Frage? Ansonsten würde ich nochmal zurückspringen zu Querate und Michael dir das Wort geben. Okay, wenn keine Fragen sind, kann ich euch gerne mal berichten, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gibt es bei den Queraten wieder eine aktuelle Diskussion über die Beschneidung. Und ich sage auch ehrlich dazu, es ist zum einen ein wichtiges Thema. Ich war aber nicht gleich glücklich drüber, als frisch gebackener Sprecher das dann halt betreuen zu müssen. Sei es drum, ich mache das natürlich. Ich habe mich mit dem MOGIS-Vorsitzenden getroffen. MOGIS, also ist der Vereinsvorsitzende, der sich gegen Beschneidung, und zwar nicht nur bei Jungs, sondern auch bei Mädchen, wendet. Die Demo, um die es geht, Anfang Mai in Köln unterstützt. Und da hatte der Roman einen Antrag gestellt beim Bundesvorstand, da halt die Demo zu unterstützen. Das ist auch erfolgt. Also es gab einen Umlaufbeschluss, der ist also positiv beschieden worden. Und dann ging eigentlich die Diskussion intern erst richtig los. Ich darf euch da mal verkürzend darstellen, dass ich gesagt habe, Beschneidung, kindliche Selbstbestimmung ist auf der einen Seite sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist meine persönliche Ansicht, das habe ich auch in Referatensitzungen dann auch schon kundgetan, ist mir jüdisches und muslimisches Leben in Deutschland wichtiger, weil ich weiß, dass wir da kurzfristig trotz des Gerichtsurteils von Köln vor 2 Jahren nicht groß was machen können. Also außer präsent zu sein und vernünftige, langfristig angelegte Aktionen zu machen. Dazu kommt, dass halt ich das auch sehr unglücklich finde, als Queeraten-Gruppe direkt mit dem Thema anzufangen, weil Beschneidung ist kein typisch Queer-Thema. Das gehört natürlich dazu, aber es ist in der Regel letztendlich ein Thema, was in Richtung Kinderrechte, Menschenrechte und religiöse Rechte reinragt, hauptsächlich, und wir da quasi am Rande von betroffen sind. Wenn wir uns da in dem Maß als Sprecher betätigen, dann und letztendlich das auch fordern, halte ich das persönlich für schwierig. Ich habe zum Beispiel jüdische Freunde. Ich habe in den letzten Wochen viel Zeit damit verbracht, zu kommunizieren, zu sagen, wie denkt ihr darüber? Wie denkt ihr über Beschneidung, über die Pflicht? Seid ihr Mitglied in der Gemeinde oder nicht, wenn ich es nicht schon wusste? Es gab ja auch den Austritt von Chossi, das habt ihr ja mitbekommen, was ich sehr traurig fand. Das war natürlich nicht der alleinige Grund, dass er wegen der Beschneidung ausgetreten ist, wegen der erneuten Debatte, aber daran kann man halt erkennen, dass es schwierig ist. Ich habe jedenfalls festgestellt, dass in der Kommunikation, die ich geführt habe mit vielen Schwulen, auch in Berlin, dass die halt eine Partei, die sich primär erstmal dafür laut und stark einsetzt und die anderen Sachen nicht so in den Vordergrund stellt, etwas befremdlich finden. Also sprich, es wird uns nicht so gut tun, das jetzt primär raushängen zu lassen. Nichtsdestotrotz finde ich es gut, die Demo zu unterstützen, weil dies da ja nicht um die männliche Beschneidung allein geht, auch nicht um die weibliche, sondern auch um Selbstbestimmungsrechte. Und das finde ich wiederum ist ein positives Signal, was aber, wie gesagt, auch nicht 100% alleine mit dem Thema Queer zu tun hat. Unabhängig, also erstmal zu dem Beschneidungsthema, gibt es da Fragen, dann danach berichte ich gerne über die anderen Sachen. Ja, ich danke dir für diesen Antrag, den du uns gestellt hast. Ja, ich habe ihn nicht gestellt, den hat Roman gestellt. Das war leider, muss ich auch dazu sagen, nicht mit allen abgesprochen. Also ich fand ihn unglücklich formuliert, habe ich aber auch schon kommuniziert. Andererseits muss ich sagen, die Unterstützung für die Demo selbst heißt ja jetzt erstmal nicht so viel. Ich habe ja eben versucht zu erklären, dass es halt von den Queeraten, von uns halt auch dann unglücklich finde, wenn er von uns alleine kommt, sondern auch letztendlich wäre es dann halt gut gewesen, das mit mehreren AGs zusammen abzusprechen, um auch klar zu machen, dass es jetzt nicht nur ein schwules, queeres Thema ist. Hast du Druck bekommen wegen dem Antrag? Ich habe keinen Druck bekommen, nein. Ich registriere, dass es halt innerhalb der Gruppe eine deutlich abweichende Meinung gibt. Da gibt es ein paar Leute, denen die Kinderrechte wichtiger sind als alle anderen. Und ich habe halt gesagt, als Sprecher auch, das werde ich so nicht kommunizieren, es sei denn, wir stimmen eindeutig darüber ab, was wir noch nicht getan haben. Und dass mir halt, wie gesagt, jüdisches und muslimisches Leben mit der Religion da erstmal wichtiger ist und wir da auch mit den Leuten reden müssen, wenn sie das wollen, um dann halt zu sagen, so und so. Ich kann euch zum Beispiel sagen, in Schweden müssen sich Juden nicht beschneiden lassen innerhalb der ersten 8 Tage. Und da gibt's also viele Ansätze. Und deshalb, aber ihr wisst selber, dass das mit sehr viel Befindlichkeiten befleckt ist, diese Diskussion. Solltest du Unterstützung brauchen, kannst dich aber mir melden. Gerne. Dankeschön, Michael. Noch Frage an Michael? Also es ging jetzt nur um Beschneidung. Ich habe noch ein paar andere Sachen. Gut, ja, das war auch die Frage. Denn Bericht über die rechtliche Mittel. Gut, also wie gesagt, die Beschneidung, darüber werden wir wahrscheinlich morgen oder spätestens in der darauffolgenden Sitzung abstimmen, weil ich werde einen Antrag stellen, dass wir das Thema weiter bearbeiten, aber zurückstellen, also sprich jetzt nicht auf die oberste Prioritätenliste setzen. Nächster Punkt ist, wir haben mal nachgeschaut, was die anderen Parteien so an Queer-Flyern haben und was die Grünen, Linken, SPD, Schwusos und so weiter machen. Die Schwusos haben ein paar ganz gute Sachen gemacht, die aber auch älter sind. Die Linken auch. Allerdings haben sich alle nicht so sehr mit dem Thema Queer, was ist Queer überhaupt, so definitiv beschäftigt. Und ich dachte, dass es halt eine tolle Idee wäre, und das haben wir auch schon besprochen, initiiert, dass wir halt einen Queer-Flyer machen wollen. Ich weiß, das ist mit ein paar Kosten verbunden, halte ich aber für elementar, für die CSD-Saison dann auch mit einem schönen Piratenflyer aufzukreuzen, wo einfach auch wir von der Piratenpartei unsere Vielfalt darstellen. Und zwar unsere Vielfalt von Alter, von Geschlecht, von Beziehungsmodellen. Und indem wir einfach einen schönen Flyer produzieren, wo drauf steht, was ist queer, wer gehört dazu und wo sind Ansprechpartner. Und die Piraten sind für eine offene, selbstbestimmte sexuelle Kultur in Deutschland. Das ist halt, das werden wir auch noch in einen Antrag an den BUFO stellen. Aber das ist halt unser ein weiterer unserer Hauptpunkte derzeit. Und ich denke mal, dass wir, wenn der WUFO das möchte, was ich hoffe, dann halt auch damit punkten können und da wir da mit selbstbestimmten Queer-Themen dann halt auch in die Öffentlichkeit gehen können. Dazu Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Bist du denn durch, Michael, oder hast du noch mehr? Ansonsten ganz kurz, vielleicht noch haben wir noch über natürlich so ein paar andere Sachen gesprochen, ob wir Queer und Feminismus, wie das zu vereinbaren ist. Und da sind die Wahrnehmungen innerhalb der Bundesländer sehr verschieden, aber da sind wir halt in einer offenen Diskussion. Also in Berlin und in Norddeutschland ist es sicherlich sehr viel stärker unter Einbeziehung eines feministischen Ansatzes, wie auch immer der definiert wird. Das ist das nächste Thema. Und in Süddeutschland ist meine Rezeption, dass es eher dann halt nicht so gern gesehen oder man ein bisschen Angst davor hat und was auch nicht sein sollte. Und da sind wir an einem offenen Diskurs dran und werden das innerhalb der Gruppe allerdings auch noch ausklamüsern, inwieweit wir diesen Ansatz quasi mit berücksichtigen bzw. stärker berücksichtigen. Ich halte es aus Berliner Sicht quasi in der Wahrnehmung der Stadt, in allen politischen Parteien halt für relativ wichtig. Und in Zusammenhang natürlich mit anderen Definitionen und Strömungen. Aber das sind jetzt so die Hauptthemen, die uns in den letzten Wochen beschäftigt haben, wo wir auch aktiv dran arbeiten und halt auch Kontakt mit Einrichtungen, Stiftungen und Vereinen so da pflegen, damit wir da auch weiterkommen. Auch zum Beispiel im religiösen Dialog. Gut, danke Michael. Gerne. Fragen noch? Scheint nicht der Fall. Dann sind wir jetzt mit dem Thema Beauftragte durch. Außer es ist noch einer, der vorher nicht da war, noch mittlerweile aufgetaucht und ich habe ihn übersehen, dann soll er sich bitte melden. Tut keiner, dann kämen wir jetzt zu Top 4 Infos. Da sind mehrere Einträge. Ich würde es einfach wie im Pad machen, wer das eingetragen hat, einfach sich mal zu Wort melden. Das erste ist Parallelbericht zur Umsetzungsstand der UN-Behindertenrechtskonvention. Wer war das? Meldet sich keiner, kann man aber nachlesen in Zeile 355. Dann wäre das nächste. Ah, das war von mir, ich bin nicht so schnell ins ZZ gekommen. Als Hinweis für, ja, vor allem denke ich, die AG Soziales, aber auch alle, die in der Richtung was machen. Ende des Monats liefert Deutschland den Staatenbericht ab, also nimmt Stellung, wie gut es gelungen ist, die ganzen Forderungen umzusetzen. Und jetzt gestern ist der Parallelbericht erschienen, also praktisch ein etwas unabhängigerer, der das dann auch nochmal etwas kritischer beleuchtet. Kann man jetzt anschauen und das denke ich für alle interessant, die was bezüglich Behindertenrecht oder auch Inklusion machen. Da wird man dann sehr auf den Punkt gebracht finden, woran es noch hapert und kann das dann aufgreifen. Gut, danke Leonie. Frage dazu? Scheint nicht der Fall zu sein, dann hätten wir das nächste 357 CSD Berlin, 27. Juni 2015. Möchte da jemand was dazu sagen? Ja, das habe ich eingetragen. Die Frage ist, ob wir da teilnehmen oder nicht. Und falls ja, wer kümmert sich? Und so. Also ich würde es natürlich begrüßen, wenn wir teilnehmen. Ich kann die Orga selber nicht stemmen. Das haben bisher immer ein paar Leute gemacht. Aber ich kann gerne noch mal ein paar Leute ansprechen, wenn jetzt hier keiner ist, ob die noch mal Lust haben oder ob nicht. Aber ich fände es halt schon ein ziemlich gutes Signal, wenn wir dabei wären. Gut, Michael, würde ich vorschlagen, den Punkt nehmen wir einfach in die nächste Woche mit rein und dann kann man ja nochmal drüber diskutieren, beziehungsweise ob du irgendwas erreicht hast. Weil ich denke auch, das ist ja teilweise ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ist teilweise, weil das ja CSD Berlin ist, dass vielleicht auch der Landesverband Berlin, Gott Bruno ist ja jetzt mittlerweile schon wieder weg, dass man das dann vielleicht dort auch nochmal mit anspricht. Okay. Gut, danke. Dann haben wir 358 Dokument Freedom Day am 25. März. Ja, das ist auch von mir. Da hatte ich eine Mail rumgeschickt auch, beziehungsweise wir hatten eine, also die Piratenpartei hat eine Einladung bekommen von den Organisatoren dieser Veranstaltung und würden sich freuen, wenn wir was zu tun. Da hatte ich auch eine Mail rumgeschickt, unter anderem auf Vorständerliste. Ich hoffe, das hat jemand gesehen. Ich hoffe, es haben ganz viele gesehen und machen sich jetzt Gedanken darüber, was sie denn an diesem Tag veranstalten. Was schön ist, ist, dass sie erstens Kampagnenmaterial haben und dass sie zweitens auch wohl finanzielle Unterstützung leisten, weil sie von finanzkräftigen Sponsoren unterstützt werden. Und ja, der Aufruf an euch, dass ihr das in eure Gliederung tragt, da Dinge einspielt, die dann tut und dann an die Bundesebene zurückberichtet, damit wir dann darüber berichten können. Ich glaube, die relevanten Links stehen da drin. Gut, danke Flo. Noch Frage dazu? Auch nicht der Fall, dann haben wir Zeile 363, Verlinkung Social Media Bildchen. Von wem ist das? Das ist auch von mir. Und zwar haben wir beschlossen, dass wir, oder hat der Bufo beschlossen, dass wir den Urheberrechtsbericht von Julia Reda ein wenig unterstützen. Dafür haben wir eine Domain angeschafft, da habe ich eine Seite jetzt online gestellt. Da würde ich euch darum bitten, dass ihr das ebenfalls in eure Video mittragt und entsprechend auf euren Webseiten und so verlinkt. Auf der Bundeswebseite gibt es dann ein kleines Sidebar-Bildchen, das ihr verwenden könnt, wenn ihr möchtet. Wenn ihr weiteres Material habt, keine Ahnung, Bildchen oder so, mir gerne schicken oder auch verwenden und rumschicken und verbreiten und so. Das wäre super. Die andere Sache ist, ob wir das Social-Media-Bildchen machen und dann zum Beispiel jeden einzelnen Punkt, der darauf geführt ist, einzeln nochmal verarbeiten. Ich wäre dafür, aber wenn wenn hier jemand ist, der das besonders gut kann oder bessere Ideen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das jetzt kundtätet. Gut, danke Flo. Langsam habe ich das Gefühl, du willst mich trollen in drei verschiedene Farben. Ja, wird noch besser. Die eine Farbe war ich ein bisschen. Ich habe ein paar Infos aus dem Ticket rauskopiert. Also mit dem Promomaterial, dem Link dazu und wo man Veranstaltungen eintragen kann. Okay, dann Frage dazu. Scheinbar nicht. Und dann Seite 364, AG Europa, Bericht Julia, wer hat das Eintrage? Ja, das war auch ich. das nur noch zur Info, weil wir eben über die Urheberrechtssache ja gesprochen haben. Am 16.03. soll jetzt endlich die Infoveranstaltung mit Julia stattfinden. Sie wird höchstvermutlich auf Englisch stattfinden. Julia wird einen kurzen Bericht abliefern, was sie da gemacht hat und so weiter, und dann besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich habe für diejenigen, die nicht da sein können oder keine Fragen stellen wollen oder ihre Frage auch in einer anderen Sprache als Englisch stellen wollen, ein Pad aufgemacht, wo ihr das schon mal reinschreiben könnt. Gut, danke Flo. Dann wären wir damit eigentlich soweit durch. Dann käme jetzt der Koordinatorenkonferenz. Hier ist ein kleiner Hinweis, könnt ihr mal einen Update-Vertrag, ich weiß nicht, ob jemand als Coco hier ist. Es gibt scheinbar nichts zu berichten und dann hat noch jemand jetzt eine ganz aktuelle Öffentlichkeitsarbeit eingetragen als zusätzlicher Punkt. Sven, bist du an oder? Ja, danke, dann machst du das bitte. Hast du das reingeschrieben? Ja, ich habe da gerade was gezaubert, aber du kannst das bitte selber nochmal so schreiben, wie wir es besprochen haben. Ja, also, ich hole kurz aus, keine Sorge, nicht weit. Wir haben uns gestern mit Monopol, also der Online-Redaktion, getroffen, oder Teile des Polgef-Teams. Wollen da auch ein bisschen mehr unterstützen. Monopol macht da ja schon wahnsinnige Arbeit und ist da ziemlich alleine. An der Stelle vielleicht auch mal noch der Aufruf, es werden auch immer Redakteure gesucht. Redakteure, die halt mal ein Thema reinschmeißen. Ich meine, hier sind genug Menschen anwesend, die sich mit Themen beschäftigen, die auch wirklich Inhalte liefern können für den Bundesblog. Aber auch durchaus Redakteure, die regelmäßig mitschreiben, gerade auch in Kernthemenbereichen, fehlen wirklich Autoren, die Input liefern. Das finde ich irgendwie sehr schade. Wir haben uns jetzt da halt als PolGev-Team versuchen wir uns da auch ein bisschen besser zu vernetzen mit der Online-Redaktion. Aber natürlich auch, das ist ja nur eine Richtung, halt auch in diese Richtung, in Richtung PolGev-Treffen, um halt hier auch den Input entsprechend aufzusammeln. Ich würde umwerben quasi diesen Punkt Öffentlichkeitsarbeit oder wie man ihn dann auch nennt, hier wirklich stetig zu haben, dass man am Ende der Sitzung auch gemeinsam vielleicht darüber berät, was für Input wäre da, was wäre sinnvoll, was ist gut. Vielleicht entwickelt sich da langfristig auch ein bisschen mehr draus, dass man vielleicht auch ein bisschen vorausschauen oder gucken kann, was wird aktuell, was passiert in den Bundesländern. Wir haben hier sehr viel Input aus vielen Bundesländern und letztes Mal wurde ja durchaus bemängelt, dass hier Berichte vorgelesen werden. Es werden zwar auch Fragen gestellt und wir nehmen das zwar zur Kenntnis, aber es folgt halt nichts daraus. Und das ist durchaus mal ein Ansatz, etwas zu entwickeln, wo dann auch mehr raus werden kann. Also das kann sich ja nachher durchaus auch weiterziehen als vielleicht nur die Online-Redaktion. Ergänzend ist einfach dazu, dass wir das PolGev-Treffen nicht nur zum Informationsfluss für die Einzelnen nehmen, sondern dass wir dann zum Abschluss noch sagen, okay, wir machen noch kurz und bündig noch 3-4 Themen und suchen noch Leute aus, die für die Öffentlichkeit, also sprich für die Website, Blogbeiträge bringen. Weil es kann nicht sein, dass wir hier zu viert oder fünft da jedes Mal da sitzen und da uns irgendwas aus den Fingern raussaugen. Jeder von uns kann im Endeffekt was machen. Ich hatte ja schon den AGs gesagt, dass sie da in irgendeiner Art und Weise was bringen können. Ich weiß gar nicht, wie häufig ich das jedem erzähle. Es ist schön, dass wir uns alle zusammentreffen, dass wir intern was machen, aber der nächste Schritt aus meiner Sicht muss sein, dass wir sagen, okay, wir schlagen dann so und so viele Punkte vor und bringen die dann aber auch in Schriftform dem Monopol oder den Sven oder wer auch da alles jetzt im Team drin ist zu und die kriegen zumindest relativ fertige Blogbeiträge. Das ist der Gedanke davon. Gibt's dazu Fragen? Es geht um Arbeit. Na toll, jetzt bin ich raus. Naja, was haltet ihr denn generell erstmal von dem Ansatz, vielleicht auch hier was zu entwickeln, was dann vielleicht auch mal Richtung ein bisschen strategische Überlegungen geht? Wer ist das gerade? Das ist Christos, der hat, glaube ich, Schwierigkeiten. Kleinen Moment. Christos! Ton aus. Was haltet ihr denn generell davon, hier vielleicht auch etwas zu entwickeln, das vielleicht dann auch mal weitergeht? Ich meine, wir können ja zusammen gucken, was daraus wird, dass man auch mal strategische Überlegungen anstellt und vielleicht irgendwann auch mal eine Kampagne dabei rausspringt. Auch Stille, na gut. Sorry, Marmel hat sich aufgehangen. Also wie ich sagte, ich weiß nicht, ob der das vorhin mitbekommen hat oder was man sagt. Also der Gedanke ist, dass wir einen Input Workflow hier reinkriegen, weil das ist ja eine relativ zentrale Geschichte geworden hier für die Piratenpartei. Und wenn wir dann noch zum Abschluss 3 Punkte reinkriegen, wäre das halt wäre super klasse. Und meine Frage war, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, was ihr davon haltet. Also, jetzt, wenn das immer an dieser Stelle sein soll, ist das ein Problem, weil wir sitzen schon 2 Stunden hier. Und noch mehr Zeit dran zu hängen, ist eine Katastrophe. Darum, wir müssen, wenn wir das tatsächlich hier in dieser Versammlung machen wollen, müssen wir den Rest der Versammlung irgendwie kürzen, weil so kommen wir nicht da. Berechtigte Einwand nach 2 Stunden. Heute ist es relativ schwierig, weil wir halt eine Stunde lang Diskussionsgrundlage hatten am Anfang. Ich hoffe, dass wir den Teil auf etwas mehr als eine Stunde haben und dann 10 Minuten für den Rest brauchen. Es soll ja wirklich nur 3 Punkte sein, wo wir noch drüber diskutieren konnten. Aber noch einen Termin in irgendeiner Art und Weise sehe ich schwierig, den noch zu setzen. Deswegen hatte ich ja vorhin auch vorgeschlagen, ganz am Anfang, dass man sagt, die Berichte einstellen, wenn Fragen dazu sind, die Fragen raus und dann thematisch arbeiten. Eben, genau das meinte ich auch. Wegen mir können wir das so machen. Das soll mir recht sein. Und dass wir dann halt mehr die thematischen und aktuellen Sachen machen. Ja, machen wir es doch nächstes Mal so. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ich meine, klug, ne? Gut. Können wir ja, Christus, können wir ja nächsten Montag vielleicht mal in die Strategie nochmal drüber gucken, wie man das noch schaffen könnte. Es gibt schon noch Möglichkeiten, aber dann sollte man sich drüber natürlich nachdenken, die einzelnen aus dem Pad, die Eintragungen natürlich eventuell vorzulesen, weil wie gesagt, ich dass wir das Kränisch ein bisschen bestätigen können. Die jeweilige Aufnahme wird doch von einigen scheinbar auch angehört im Nachhinein, die aber Dienstagabends keine Zeit haben und die auch gern informiert sind. Und dann sollte man natürlich auch die Möglichkeit geben, Teilhabe üben zu können. Aber dann noch eine Frage. Kann mir jemand ein Thema nennen, von dem er oder bei dem er es richtig geil fände, wenn das jetzt irgendwie im Laufe der Woche mal auf der Bundeswebseite auftaucht? Netzneutralität. Du zählst dich. Netzneutralität, genau. Okay, danke. Ja, oder auch ans TTIP. Ich meine, das ist ja nach wie vor ganz wichtig. Ja, sicherlich auch nicht unwichtig. TTIP haben wir am 18.04. großen Aktionstag, ne? Ich meine, um das vielleicht ein bisschen abzukürzen, wir haben jetzt im PET in Seite 381 innerhalb der Diskussion und diese Idee, immer ein Thema rauszustellen, da kann ja jeder, der jetzt auch im PET ist, vielleicht mal ein Plus-Minus dahinter machen, dass man einfach sieht, wie da die allgemeine Tendenz ist, ob das befürwortet wird oder ob es eher doch in eine andere Richtung gehen sollte. Gut. Da haben wir jetzt schon 22 Uhr haben. Heute war es natürlich relativ lang durch die Geschichte mit Kassel, die ich ein bisschen abgewürgt habe. Würde ich jetzt sagen, wer noch Interesse hat, dann wären wir jetzt bei diesem Thema, wenn da noch Fragen zum Polgef-Treffen in Kassel und diesem Papier und so bestehe, dann würde ich eigentlich so der offizielle Teil zu Teilen hier beenden. Frage, sollen wir die Aufnahme weiterlaufen lassen, um das auch noch zu handeln? Und dann könnte jetzt die Frage gestellt werden, nochmal da dazu, wenn noch welche sind. Ich würde es trennen, jetzt beenden und dann nochmal neu starten, damit man es getrennt anhören kann. Da muss ich Bauer Jupp fragen, du machst die Aufnahme, könntest du das so machen? Dann würde ich jetzt den Abschluss von der jetzigen Sitzung machen und dann könntest du vielleicht nochmal die Aufnahme neu starten, ist das möglich? Klar, kann ich das machen. Es wird auch einfacher. Ich kann es auseinanderschneiden. Es kommt doch selber raus. Gut, wie es für dich einfacher ist, dann passt es. Gut. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.